Dennis, die Stiftung Warentest hat Besteck getestet. Besteck? Die Messer haben am besten abgeschnitten. Hier ist der einzige Fachpodcast für Heimatrecht, Bahn und Moral und Produkte. Hier ist der Endicast mit der Jubiläumsausgabe, Folge Nummer 152. Quersumme 8. Habe ich im Kopf gerechnet. Bin Dennis. Und Renke. Hallo. Ist dir aufgefallen, ja, welches Datum heute ist? Es ist 21. November. Ja, weißt du, wann unsere erste Folge erschien? Am 20. November 2011. Wir haben hier wieder Geburtstag. Ach, 12 Jahre schon, ja, guck ja, an. Wahnsinn. Waren wir aber immer noch nicht im 12 Jahre Endicast und wir waren noch nicht im Wurstmuseum Klausendorf. Ist das wieder so eine TikTok-Sache? Alles ist heutzutage so eine TikTok-Sache. Es ist aber immer noch nicht klar, wo wir da schon dabei sind, weil wieder TikTok und hier und Twitch ist. Also ich habe bis heute nicht erfahren, wer das Steak nicht bezahlt hat. Du? Nee, das wird auch das Rätsel der nächsten 12 Jahre sein, ich glaube, Fachpodcast für. Wenn das jemand weiß, ihr dürft es gerne kommentieren. Genau, hier so Frontal 21 Style, die Steak Leaks. So. Was denn jetzt hier? Was habe ich da denn geschrieben? Ich lese gerade so alte Notizen. Du bist ja ständig abwesend. Du bist greifen. Man kann ja mit dir keine Sachen aufnehmen. Ich war jetzt in letzter Zeit viel unterwegs. Im Lenaverse warst du. Ich war auch im Lenaverse. Du bist viel im Lenaverse unterwegs. Und hast auf Knuddels. Hast du jetzt eigentlich eine so eine Oculus-Brille? Quest? Ich sehe immer so Leute auf Twitch im Livestream irgendwie so rumstehen. So mit den Händen ausgebreitet, so wie die Jesus-Statue in Rio de Janeiro. Oder in Lissabon. Ist dieselbe, nur kleiner. Ist aber die gleiche. Fuck off. Und die dann irgendwie dann hinter sich greifen und den Arm so nach vorne schwingen, weil die Football spielen. Ach so. Oder Golf. Es gibt eine wunderbare Folge von, als Alfred Biolek seine wöchentliche Talkshow in der ARD hatte, irgendwie abends. Er hat eine Folge zum Thema Cybersex. Ja. Und da hatten die auch so eine, keine Brille auf, aber so ein Ganzkörperanzug mit so vielen Vibratoren und so Saugglocken auf den Brüsten und im Penisbereich. Und dann konnten über eine ISDN-Leitung, konnten zwei Menschen Cybersex haben. Das war der Gipfel an VR-Technologie. Seitdem geht es nur noch bergab. Ich hab den Witz wieder verstanden, den ich hier notiert habe. Ja, erzähl. Das war so, wir haben noch mal eine Zeit lang Nachrichten vorgelesen. Ja. Das war ich seit 12 Jahren hier. Das können wir auch später machen. Haben wir heute NDR1 Niedersachsen mit? Ja, eigentlich müssen wir es ja machen. Wir haben nämlich was Neues. Wollen wir jetzt direkt loslegen? Komm, machen wir Nägel mit Frettchen und Köpfen. NDR1 Niedersachsen. Mit Michael Turnau. Im Anycast. Herzlich willkommen zu NDR1 Niedersachsen mit Michael Turnau im Anycast. Die Nachrichten, Dennis. Oh, die Nachrichten. Auf dem Set von Herr der Ringe, die Ringe der Macht, ist ein Pferd einem Herzstillstand erlegen. Die Amazon Studios bedauern den Todesfall. Die Tierschutzorganisation Peter sieht Alternativen zu lebenden Filmtieren. Die Produktionsfirma offensichtlich auch. Tote Filmtiere. Kommen wir jetzt zu einer neuen Rubrik. Wir haben ja ganz, ganz oft die Euro-Jackpot-Vorhersage schon gemacht. Ja. Das machen wir jetzt heute mal nicht. Wir haben uns das Neues ausgedacht. Und hier ist live vorgetragen. Hast du schon eine entsprechende Webseite geöffnet? Ich kann noch ein bisschen stallen, indem ich irgendwie, du gibst mir einfach ein Zeichen. Ja. Und dann fange ich einfach an. Und du musst dann 5 Zahlen nennen, ne? Bist du soweit? Hast du alles hinbekommen? Achso, ich muss 5 Würfel machen. Ja. Natürlich. 5 Würfel, okay. Ja, habe ich. Alles klar. Hier ist für euch zu Hause die Anycast Kniffel-Vorhersage. Dennis. 4-1-5-1-2. Okay, auf was würdest du gehen? Was würdest du machen? 4-1-5-1-2. Ich würde die beiden Einsen behalten und dann mal gucken. Ja, würde die Einser, würde ich, wenn ich ganz neu anfangen würde, würde ich die Einser machen. Weil das sind meine Hasszahlen. So, dann sind die direkt mal weg. Sind die, und dann hat man vielleicht so gut. Aber 41512? Ja. Da könnte mit Glück auch eine Straße draus werden. Vielleicht. Ne? Unklar. Unklar. Das überlassen wir euch. Das war NDR 1 Niedersachsen. Mit Michael Turnau. Im Anycast. So, Dennis, dann erzähl mal. Wir müssen hier mal, wir haben Post bekommen. Oh, ja, Post denn? Und zwar, Post bekommen? Wir haben ein Paket bekommen. Ja. Da wurde tatsächlich in den Kommentaren gefragt, ob die Packstation-Adresse noch korrekt sei. Ja. Weil ich mich ja in den Folgen davor darüber beschwert habe, dass meine Packstation abmontiert wurde. Ja. Um den Party-Kaisers abzureißen. Und wo ist, und ist die jetzt noch da oder ist die umgestellt? Nee, die Packstation gibt's nicht mehr. Ich muss jetzt zum Ostbahnhof laufen. Ach, ist das dann geschickt worden und wieder zurückgekommen? Nee, oder was? Ich hab's dann korrigiert und dann daraufhin wurde es an die richtige Packstation-Adresse gesendet. Ah, okay. Ich habe schon mal aufmachen müssen. Woher kommt das Paket denn? Es kommt aus Frankfurt am Main. Oh, Frankfurt, das ist Hessen, ne? Das ist Hessen, ja. Aber Frankfurt am Main ist Südhessen. Hessen Süd, Südhessen ist auch so ein bisschen was wie die Sachsen Deutschlands. So, also ein bisschen. Es kam per Bahntransport sogar, da wurde extra bezahlt. Nee, ich glaub, das ist glaube ich, man muss nur anhaken, braucht einfach nur länger. Ach so, okay. Bahntransport. Ich habe ja, hab ich mal erzählt, ich hatte mal eine, erzähl ich jetzt nicht. Das habe ich dir privat aber schon mal erzählt. So, ich suche mal den Zettel raus. Was gibt's denn da? Ach so, da ist ein Zettel drin. Nee, warte. Oh. Kann ich ja mal vorlesen. Ja, du siehst schon Dinge. Ich glaube, es ist warmes Dosenbier. So, hier sind Aufkleber auf jeden Fall schon mal. So, guck mal. So. Werte Herren. Zur Jubiläumsausgabe Nummer 152 oder bereits Nummer 153. Nee, wir haben es. Das hat Dennis noch hinbekommen. Ja. Des einzigen Fachpodcasts für Heimat, Recht, Bahn und Moral übersende ich meine herzlichsten Glückwünsche. Nachdem die Jubiläumsausgabe Nummer 151 bereits so reich an Themen war, bin ich froh, dieses Paket mit Urlaubsmitbringseln erst jetzt an euch zu senden. Anbei präsentieren sich mehrere Kandidaten für das Anycast Getränk der Woche. Des hopfendollenden Holdener Tropfen aus dem kroatischen Lande. Oh. Stilecht in der Dose. Geil. Zweierlei der Ammerländer Bierbrauerei von der gleichnamigen niederländischen Insel. Sowie alkoholfreie Dreigaben eines quassartigen Brottrunks namens Ammerländer? Nee, das Ammerland ist doch bei Oldenburg. Ammerlander? Ach, Ameland. Ameland. Ameland. Ameland. So ein quassartiger Brottrunk namens Kali aus Estland. Dazu werden feinste Schokoladenkreationen mit Ananas, Rum oder Pistazie gereicht, ebenfalls aus estnischer Fabrikation. Mit besten Dank für die bisher geleisteten Unterhaltungen und freudiger Erwartung vieler zünftiger Folgen, bestenfalls mit der einerseits beliebten Service-Republik NE1 Niedersachsen mit Michael Turner und Anycast, gerade erledigt, so. Verbleibe ich freundlich grüßend, euer treuer Hörer Simon. Bitte beachten Sie auch den beiliegenden Umschlag, hier ist der Umschlag. Ach, da ist ein Umschlag drin? Ja. Ach, leider leer. Schade. Vielen, vielen, vielen Dank, Simon. Dankeschön, Simon. Und wollen wir das ist aber hervorragend, ohne dass wir darüber reden könnten. Das ist sehr schön. Sehr gut. dann mache ich doch, weißt du, was wir jetzt machen? Das Anycast-Getränk der Woche. Ja, ist eigentlich Pepsi Max, haben wir jetzt ja schon eingeschenkt. Ja, aber. Oh, jetzt gibt's ein warmes Dosenbier. Nein. Nee, was? Ach, das ist dieser estnische Brottrunk. Nee, das ist jetzt scheinbar ein Bier aus. Das ist der Brottrunk. Ja, das ist der Brottrunk. Guck mal, fass mal die Dose an. Ach, das stand bei dir auf dem Balkon. Ich habe schon im Kühlschrank den ganzen Tag gelagert. Ach so, ich bin ein bisschen schlauer. Ja. So, das ist der Brottrunk. Das trinken die in Russland auch, glaube ich, ganz viel. Ich habe noch nie Brottrunk getrunken. Aber ist das nicht das? In ist Polen das nicht, gibt das auch, aber. Oder Brottrunk, was ist das denn? Das ist, oder Malzzeug? Irgendwie nee, so? Das ist schon Brottrunk. Quass. Ja, das genau, das kannst du irgendwie so auf, das trinken die ganz viel. Wie so ist das, so als Straßengetränk, aus so fragwürdigen Quellen. Weißt du, wo, was habe ich noch gesehen? Ich habe heute ein TikTok-Video gesehen von diesem, ich weiß nicht, ob du den kennst, Drew irgendwas. Irgend so ein Comedian aus Berlin, ein Ami. Ist, und der hat nämlich sehr schön gesagt, am besten schmeckt die Currywurst da, wo Hygiene nur so als Hobby betrieben wird. Dann hat er da nicht unrecht, ehrlich gesagt. Was man Simon lassen muss, fachgerechtes Verpacken. Also da freut hier, sich jeder Postbeamte. Und hier, ach, hier ist nochmal ein niederländisches Bier. Ah ja, zwei. So. Oh Gott, die müssen wir jetzt alle trinken? Weiß ich nicht, müssen wir nicht trinken. Wir könnten es, also... Guck mal, ich hole mal noch die Süßigkeiten raus hier. Wusstest du eigentlich, dass Tim Melzer keinen Alkohol mehr trinkt? Tim Melzer? Jetzt sag mir nicht, dass du nicht weißt, wer Tim Melzer ist. Ich weiß, wer Tim Melzer ist, aber ich überlege gerade, wann ich das letzte Mal gesehen habe. Ich habe den, also in den letzten Jahren, wenn ich den gesehen habe, immer nur schwer schnaubend und große, volle Weingläser trinkend gesehen. Ja. Der war mal beim Fest und Flauschig Weihnachtszirkus irgendwie vor 2 Jahren oder so. Und da hatte der, glaube ich, schon ordentlich einen gebechert. Und dann war der, dann ist er auch immer diese Sendung hatte er doch auch hier mit dem, wo die immer so gegenseitig dann sich irgendwo hinschicken und das nachkochen müssen, was die da essen. Wie heißt das denn? Auf Vox. Oh ja, Kitchen Impossible. Genau, Grill den Hensler, ja, genau. Und weißt du, ich verwechsel das gerade. Natürlich kenne ich den Tim Melzer. Tim Melzer, ja. Natürlich kenne ich den Alexander Herrmann. Warum gucke ich Kitchen Impossible auch ständig? Ja, ich habe da ein kleines Problem mit. Der ist ja Vogue geworden, der hat lackierte Fingernägel. Wer? Tim Melzer. Ja, Tim Melzer ist nicht mein Problem. Was? Auf solche, ich habe ein Herz für so prollige Assis. Ja. Ich finde aber Tim Raue zum Kotzen. Ja, Tim Raue ist furchtbar. Das findet ja nicht immer statt. Bei Kitchen Impossible ist ja. Ja, das stimmt. Das ist nicht immer. Ja, das ist richtig. Aber da hat er auch immer sehr stark getrunken, habe ich den Eindruck. Und jetzt habe ich den gehört bei Feelings. Das ist dieser Podcast vom. Das ist der Podcast von. Ich habe das Gesicht vor Augen. Kurt Krömer. Danke. Der hat dieses Podcast-Ding gedribbelt, ne? Der weiß, wie das geht. Ananasimitisiline. Hast du das schon mal gemacht? Valikam. Nee. Das ist, also, eigentlich ist es so, es ist geil. Er sitzt da, er weiß nicht, wer kommt. Und er hat so eine Binde auf den Augen, nachdem er anmoderiert hat. Und dann kommen die Leute rein und dann sieht er die zum ersten Mal. Und dann führt er ein Gespräch mit denen. Er weiß aber nicht, wer kommt. Ja, genau. Es ist nicht so wie bei Schick Krömer, wo er auch Arschlöcher hatte. Aber verstehst du, er muss sich nicht vorbereiten. Ja. Er wird einfach von zu Hause abgeholt, wird ins Studio gefahren, dann nimmt er Podcast auf, dann wird er nach Hause gebracht. Hä, das machen wir auch hier. Ja, aber er wird gefahren und kriegt richtig Geld dafür. Ach so. Guck mal. Also, wir haben jetzt in 12 Jahren, ist es erstmal Bier geschickt worden, glaube ich. Oder? Ja. Oder haben wir schon mal eine Kiste bekommen oder haben wir mal eine Kiste verschenkt? Wir haben mal eine Kiste ausgelobt. In der Endcast 100 vor. Oh ja, genau. Die hat niemand eingelöst. Ich möchte sagen, diese Ananas-Schokolade. Ja. Das ist so Waffel. So eine Ananas-Waffel und drin ist so eine Creme. Schmeckt knallhart nach diesem künstlichen Ananas-Aroma aus Wassereis. Das ist das Geilste der Welt. Also das. Ja. Das ist gut. Ja. Also kann ich jetzt nicht. Würde ich jetzt keine 10 Stück von essen, aber. Nee, aber es ist eine coole Novelty. Du bist ja schon wieder ein bisschen. Ja. So. Hast du einen Flaschenöffner? Hier ist ein wunderschöner. Ja, habe ich, aber der. Also entweder hängt der da am Kühlschrank, den kannst du aber nicht abnehmen. Du musst jetzt hier hinter diesen 3 Schubladen. Ah, der Herr. Das ist. Richtig, richtige Schublade. Da ist einer drin, das ist richtig. Hinten. Ach so. Afrikola, ist der geklaut? Nein, der ist nicht geklaut. Der ist aus dem Nachlass meiner Großmutter. Der ist auch original, das weiß ich nicht, das habe ich nie hinterfragt. Der ist aber original. Sehr viel in deutschen Familien wurde nicht hinterfragt. Kannst du mal, hol mal Gläser, damit wir hier nicht. Ach, stilvoll. Also hiervon habe ich Angst, ne? Von dem Brottrunk? Ja, ich auch. Was soll ich denn nehmen? Soll ich hier oder normale Gläser? Ja, nee, hol einfach normale Gläser. Das sieht doch keiner. Das ist doch kein Audio-Dings hier. Ich hole gerade so plain Gläser. Die sind nicht mal richtig gewaschen. Doch, Dennis, die sind richtig gewaschen. Das ist nur unsere alte eben hier Spülmaschine. Ja? So, soll ich den Hersteller nennen, um den mal zu shamen? Ja, bitte. Siemens. Ja. So. Da kommen wir nochmal direkt später. Wir kommen ja später noch zum Thema Service hier, Podcast. Und die hat irgendwann nicht mehr richtig sauber gemacht. Ja. So, und dann waren hier Ralf und Claudia zu Gast. Ja, Grüße. Und was hat Ralf gesagt? Ach, so ein Quatsch, natürlich, ich mache euch das sauber. Dann hat er sich da irgendwie 3 Stunden hingekniet, alles aufgebrochen, aufgefummelt, ist stark schwitzend, hat er sich wieder an den Tisch gesetzt und gesagt, so, jetzt müsste alles wieder laufen, aber so wie Dreck drin jetzt, ich habe das, Ich habe das gemacht. Natürlich war gar nichts besser. Es war ein bisschen sauberer, aber es ist trotzdem noch alles schmutzig geworden. Und jetzt haben wir hier eine andere Spülmaschine drin. Auch ein deutsches Markenprodukt. Kann man die Firma ruhig nennen. Spült nämlich sehr gut. Bin sehr zufrieden. Miele. So, bitte, ich hab's gesagt. Du kannst doch hier niederlassen. Schließ mal vor. Amelander Bierbrauerei. Das, was das für ein Bier ist. Beit Reue Heck. Also bei dem? Ja. Reue Heck, keine Ahnung. Aber frisse und bitteres Mark ist einfach frisch und bitter. Frischer okay. Und bitterer Geschmack. Also. Streckbier. Was ist ein Streck? Ist gestrecktes Bier? Das ist mit Tomaten werden von Niederlanden beschissen. Mittlerweile darf man das in Deutschland als Bier verkaufen, aber vor der EU wäre das verboten gewesen, weil hier ist nämlich drin Water, Gerste, Tarvemount, keine Ahnung, aber hier ist Säuker drin, Zucker, Frevel, Hop, Cranberries, Gist in Koriander. Das ist keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, aber es ist hier, es hat eine, das ist ja witzig, guck mal. Die haben hier, es hat 6,5% Alkohol. Das kann ich nochmal vorlesen. Aber hier, da ist Amelands Produkt. Ja, so hier. So ein Regionalsiegel. Genau, aber keine geschützte geografische Angabe. Nach der EU-Verordnung. Ja, also, wieso? Das ist doch einfach nur hier so ein, das kann sich ja jeder selber drucken. Das stimmt. So, die haben übrigens auch schöne Aufkleber bekommen, ne? Ja. Alle nach ISO 9001. 2015, also, du weißt ja, wo der Lappen ist. Rechts neben der Spüle hängt er über der, kannst du noch ein bisschen waschen. Tropfst gerade auf deinen Laptop. Ja, ist wasserdicht. Achso, haben wir jetzt auch schon, können wir auch machen. So, bitteschön. So. Jetzt sind die Gläser wieder, aber guck mal hier, ist abgesplittert da oben, wir müssen mal neue Gläser kaufen. Ich bin ja dazu übergegangen, jetzt immer Ikea-Gläser zu kaufen. Ich habe ja immer früher gedacht, richtige Gläser muss man sich mal kaufen. Ist aber völlige Scheiße. Ist mir aufgefallen, dann später ist völlige Scheiße. Kann man lieber alle paar Jahre zu Ikea gehen und so neue Gläser kaufen. Ist so. Das, weißt du, was ich gerne hätte, aber auch wieder nicht gerne hätte, Dennis? Das sind auch so Becher. Hast du auch so eine Becherflut? Ich kriege meine Becher immer von so Hackerveranstaltungen. Ja, genau. Das ist nämlich das Ding. Und es gibt ja nicht nur bei Hackerveranstaltungen, das gibt es ja von überall. Ja. Ich habe hier sowas, ich habe ja lange Zeit in den Quizminen von Günter Jauch gearbeitet, wie ihr alle wissen. Deshalb habe ich dann am Potsdamer Firmenlauf, habe ich von der AOK gesponsert. Da habe ich Becher von. Ich habe diverse verschiedene, zum Heidepark. Ja, vom Deutschen Basketballbund habe ich einen, der ist schon uralt. Ich hab so viele Becher, von Kapitolversicherungen habe ich einen Becher. So sammelt man ja so an. Aber das sieht halt auch immer aus wie Kraut und Rüben. Das sieht immer aus wie so in der Teeküche von der Freiwilligen Feuerwehr, wenn man hier den Schrank aufmacht. Ja, aber willst du so ein Haushalt sein, der irgendwie alles uniform ist? Ja, also keine Ahnung, manchmal überkommt mich sowas. Manchmal überkommt mich das, dass ich denke, Mensch nochmal, ich hätte jetzt auch so, wäre es nicht schön hier so ein... Voller Bier. So, das ist egal. Wir haben jetzt ja diese tolle Tischdecke hier. Ne? Ich hab eine fucking Wachstischdecke. Ja. Weißt du warum? Wegen mir. Weil wir Kinder haben. Guck mal, da hat sogar ein Kind drauf gemalt und weißt du was, ich sag's dir ganz ehrlich, ist dir scheißegal. Egal. Scheißegal. Weil in 3 Wochen kommt die neue und das ist auch wieder gut. Manchmal habe ich aber, dass ich denke, ich hätte so diesen beigen Instagram-Lifestyle, das wäre schon ganz nett. So für die Augen, Beruhigung für die Augen, denke ich mir, ist das. Weil guck dich jetzt mal um, es ist hier schon alles irgendwie voll. Ja, es ist schon ein Haushalt mit, also ich würde von hier umziehen, wird anstrengend. Ja, weiß ich gar nicht, ob das so viel ist, aber es ist so, ist halt alles, vieles ist offen in Sicht. Ja. Und dadurch wirkt es optisch unruhig. Man könnte auch lebhaft sagen. Sollen wir auch mal hier Marie Kondo holen und einfach. Ich war mal bei der Verbraucherzentrale. Ja. Hier in Berlin und habe so eine Versicherungsberatung gebucht für, ich glaube, 30 Euro oder so. Deshalb führt dann irgend so eine Rechtsanwältin durch, die dann da irgendwie honorarmäßig für die Verbraucherzentrale arbeitet. Und da kamen wir auch auf Marie Kondo irgendwie so beim Plaudern zu sprechen. Die sagte, kennen Sie das? Gucken Sie das auch immer? Marie Kondo, diese kleine Chinesin auf Netflix. Prost. Prost. Helmut. Ach so, soll ich das noch vorlesen? Warte mal. Stopp. Nein, darf's noch nicht. Bei Rokjøhøg ist ein armelandes Streckbier mit ein verrassende, frisse, bitteres Mark. Bereit mit handmatig gepflugte Cranberries aus den Ballumer Dünen. Also guck mal, die haben aus den Ballumer Dünen haben die... Warum wachsen denn da Cranberries? Weiß ich nicht. Die haben bestimmt in den Dünen wieder irgendwie, weiß ich nicht, haben so ein Wasserhebekraftwerk oder so und dann haben die Strom und dann haben die da irgendwie so hier so Heizstrahler betrieben oder so. Das läuft ja eh bald alles ab. Weltweite Cranberries gepflückt worden, wurden noch altijd beet rookje hek genoemd. Das ist, da kommt der saure Bauer, aber schon bevor ich das getrunken habe. Das spezielle Bierchen ist beperkt beschickbar von wegen der Cranberries. Meine richtig Cranberries, meine ich. Da ist eine fruchtige Note auf jeden Fall drin. Es ist süffig, aber es ist nicht so viel Bier, oder? Ist schön bitter. Das mag ich. Ist also sehr gut trinkbar. Aber ich rieche die Cranberries. Aber du schmeckst sie nicht. Ich schmeck sie nicht. Genau. Man riecht sie wirklich sehr schön. Und das, ich weiß, was ich vorhin gegessen habe. Vorhin habe ich gegessen einen Mentos-Kaugummi. Ja. Mentos-Frucht-Kaugummi. Da sind auch nur Cranberries drin verklappt. Ja, nein, Quatsch. Das sind irgendwelche komischen Aroma-E-Zusätze und so. Aber das roch halt auch so schön. Schön fruchtig. Das riecht so. Das riecht so schön. Das riecht wirklich sehr schön. Ja. Aber ich schmeck sie nicht. Das ist ein bisschen schade, ich schmeck's sie nicht. Nö, es ist so. Also, auf Riechen sind sie definitiv deaf, aber. Mm. Das riecht wirklich sehr gut. Nee, aber keine Cranberries im Geschmack. Ist ein sehr schönes, bittere, kräftiges Bier. Ich aber mag auch das gleich, auch. Gleichzeitig. Also ich mag das auch. Wo ist denn überhaupt Ameland? Das scheint ja. Finden wir das noch raus. Ameland, das scheint ja auch dann irgendwie, wenn es da Dünen gibt, scheint das irgendwo am Meer zu sein. Und wenn es Niederlande ist, warte mal. Ich würde tippen auf Nordsee. Es ist tatsächlich eine westfriesische Insel. Ach. Ja. Ameland ist eine Insel? Ja. Ach, guck an. Ich kenne die alle gar nicht. Ich kenne nur Texel. Du kommst doch aus der fucking Ecke. Doch nicht aus Holland. Nee, es ist nicht Holland, es ist Westfriesland. Ja, schon klar. Wahrscheinlich könnte es sogar Holland sein. Nein, ach so, Holland ist, Mann, das ist im Süden. Whatever. Okay, sehr, sehr gut. Wir trinken jetzt aber nicht alles, oder? Das halten wir die Sendung nicht durch. Ja, also das hier müssen wir noch trinken auf jeden okay, Fall. Dann machen wir gleich das zweite aus Runde. Ameland, genau. Dann haben wir noch Zeit. Ich snacke noch mal was. Snack in der Zwischenzeit noch was. Ist das... Was ist das denn? Das ist Pistazie, genau. Und dann gibt es hier... Pistazia... Das müsste Rum sein, tatsächlich. Pekliger. Das ist Rum. Da skippe ich. Ich probiere mal die Pistazie. Okay. Oh, geil. Was ich gerne hätte übrigens, das wäre jetzt vielleicht so, wenn uns noch jemand ein Geschenk machen möchte zum 12. Geburtstag. Ich hätte gerne so eine Dose oder so eine alte Pappschachtel Pervitin. Also ohne Inhalt, aber irgendwie hätte ich, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie, das hätte ich gerne. Wenn jemand sowas über hat oder noch bei seinem Opa. Also die Totenköpfe, die müsst ihr mir nicht schicken von der Uniform, aber dieses Pervitin... Ich weiß, das fände ich irgendwie ganz nett. Das kann man sich irgendwo hinstellen. Zu den Bonbons hier. Das ist ja in Osteuropa. Also schon in Polen geht's los. Gibt es eine krasse Kultur der Bonbons auf Kilo kaufen. Also so Zeug halt. Ja. Hier. Richtig ja, ja. Geil. Das ist, da haben die auch immer im Olympiastadion gibt's auch immer diesen einen Stand mit den Haribos, die man dann auch im Kilo kaufen kann. Aber du kriegst halt 90 hier. Milliarden Euro. Ja. Sehr, sehr gut. Simon, vielen, vielen, vielen Dank. Ja, wirklich äußerst nett. Also ich bin auch, Dennis, ich sagte, ich bin bereit, das alles zu trinken jetzt. Ich sag's dir, wie okay. Also ich habe Angst von dem Bluttrunk. Vor allem, wenn man den Mann da drauf guckt, der sieht so aus, als hätte er den Bluttrunk getrunken und ist nicht darüber glücklich. Ey. Stimmt. Oder es könnte auch sein, dass der sehr betrunken ist und sich einfach nur konzentriert, ja. Gerade auszugucken. Dennis, was machst du Ende Januar? Existieren. Also, warte mal, Winterferien sind, glaube ich, vom 22. bis 26. Ja, mag sein. Weiß ich nicht. Du hast die Blagen. Jetzt muss ich das wieder nachgucken. Du hättest einfach das irgendwie ach so. Mal beim Google eintippen können. Das ist Winterferien, oder wie man sie in Hamburg nennt, Achtung. Skiferien. Ja. Ja, die sind Hamburger halt. Meine Güte. Ja, vom 2. November, 2. Februar, 5. Februar bis zum 10. Februar. Ach, im Februar. Ach, guck an. Im Februar, Anfang Februar. Ach, am 10. ist ja Heimspiel. Das ist ja scheiße, oder? Am 10. ist, ja, könnte an dem Spieltag, ist noch nicht angesetzt, an dem ist ein Heimspiel auf jeden Fall. Okay, alles klar. Nee, weil in der Woche bin ich nämlich in Ostfriesland. Aha. Ja, also. Da verpasst du Wolfsburg. So, und bei uns. Das weiß ich noch nicht. Nee, es hätte ja auch sein können, dass du da auch hin willst dann. Ja. Und wir mal zusammen nach Bad Neuschanz fahren oder so. Was ist denn in Neu-Bad Schonsheim? Bad Neuschanz? Das ist eine Ortschaft. Ja. Nahe der deutschen Grenze in Niederlanden. Da kann man mal hinfahren und einkaufen. Zum Beispiel. Also kannst du mal drüber nachdenken. Ja. Ich weiß gar nicht, was man da alles machen kann. Obwohl, ist auch ein bisschen kalt dann. Ne? Aber egal. Dennis, du hattest noch eine Rubrik, glaube ich. Ja, also. Dennis hat was mitgebracht. Wir sind ja hier. Ein serviceorientierter Podcast. Ja, ich habe auch schon gesagt, Produkte. Richtig. Und deswegen ist es jetzt einfach mal Zeit für den ersten Anycast Marktcheck. Oh. Anycast Marktcheck. Weil das ist ja hier das Top-Verbrauchermagazin nach SWR Marktcheck, WDR Markt, NDR Markt. Markt im Dritten. Markt im Dritten. So. Und. Plus minus. Und der Hornauer Deutschmarkt. Genau. Ich weiß, du kaufst deine Brötchen ja nur bei Zeit für Brot. Die müssen ja 48 Stunden. Das ist gar nicht wahr. Sauerteigmäßig liegen. Ich habe noch nie ein einziges Brötchen in meinem ganzen Leben bei Zeit für Brot gekauft. Ich schon. Ja, siehst du, ich habe da mal ein Croissant gekauft. Das fand ich absurd teuer, ja, aber auch sehr lecker. Okay. Und ich habe da mal Baguettes und Brot gekauft. Okay. Das alles, aber ansonsten fahre ich gerne. Wer das nicht möchte, aber auch in Prenzlauer Berg wohnt, der kennt das wahrscheinlich eh schon. Also ich wohne nicht in Prenzlauer, den Anschein möchte ich nicht erwecken. Aber das ist in Prenzlauer Berg, ist eine Filiale, so. An der Eberswalder Straße. Aber gar nicht unweit, ein bisschen weiter in den Norden. Da gibt's die Bäckerei Siebert. Ja. Die backt schon seit über 100 Jahren da Brote. So. Du wolltest aber was sagen. Genau. Also ich war heute im Netto ohne Hund. Mhm. Und wie viel kostet ein Sonntagsbrötchen dort im Netto? Du meinst aus dem Brötchenknast? Aus dem Brötchenknast. Ein Sonntagsbrötchen. Früher, ganz klarer Fall, 9 Cent. Heute wahrscheinlich 39. 19 Cent, es geht noch tatsächlich. No, okay. Aber mir ist da eine Sache aufgefallen. Ja. Ist ein bisschen kleiner geworden. Ah. Aber, kannst du mir mal... Ja, jetzt kann ich aber erklären. Ja. Hast du mal, heute ist Dienstag. Seit Sonntag ist da schon sehr viel Wasser verdampft. Ja, ja. Kannst du mir mal bitte aufmachen, wie groß so ein Sesambrötchen ist? Kennst du diese runden Sesambrötchen? Ja. Mach mal mit der Hand. Also das, was ich hier letztens gekauft habe in der Bäckerei Siebert, ja für, ich weiß gar nicht, 70 Cent oder so, so groß gewesen. Okay, ich hab was mitgebracht. Ja. Ah. So, 19 Cent, wie das Sonntagsbrötchen. Ja. Du kannst es gerne in die Hand nehmen. Du kannst es hier durch, durch den Ring tauchen. Es ist, fällt sehr, sehr gut raus. Du siehst die Größe. Ja. Es ist vielleicht so... 8 Zentimeter Durchmesser? Ja, das hat da mindestens 39 Cent gekostet. 19 Cent. Auch 19 Cent. Aber du merkst, es ist einfach, da wurden einfach 20% geklaut. Selber Preis, ja, aber 20% kleiner. Das ist das, so zocken sie uns ab. Das ist die Shrinkflation. Das ist die Shrinkflation. Und die gibt's ja nicht nur da. Was habe ich denn neulich noch? Wir hatten ja, hier hatten ja letztens schon die Chips, haben wir hier gegessen. Ja. Die Pombeer-Presschips. Und beim fucking heiligen Brötchenknast. Das letzte deutsche... Dennis, aber das ist alles, wann war das? Vor 3 Jahren? Oder wann? Da habe ich dir doch ein Video aufgenommen in einem Aldi Süd. Ja. In Berchtesgaden. Habe ich wahrscheinlich auch im Prinzip nicht geguckt. Aber das war geil. Das habe ich hier auch noch auf dem Rechner, auf dem Handy. Da ist ein Brötchenknast. Ja. Aber als Automat. Die schaffen die Dinge ab. Die schaffen die Automaten ab. Ja, die sind fehleranfällig. Du musst mal Supermarkt blocken. Ich hab mich gefühlt, als wäre ich in der Zukunft. Ja. Ich habe da auf den Knopf gedrückt und dann kam einfach das Ding aus dem Automat gefahren. Ja, aber ist ja auch nur ein Brötchenknast in Fancy. Ja, aber man hat da drauf gedrückt und hat der was für mich getan, so wie sich das gehört. Naja. Aber nee, so werden wir ausgenommen. Es ist wirklich krass. Ist auch letztens aufgefallen. Ich war am Hauptbahnhof. Da gibt es ja so quasi 3 Optionen für Remouladen-infestierte Brötchen. Du kannst zum Backwerk gehen. Backwerk, ja, genau. So. Gosch Sylt. Wer kauft denn bitte ein Remouladenbrötchen beim Gosch? Weißt du, was ich früher bei Gosch in Hannover mal gekauft habe? Ich hab noch nie was bei Gosch gekauft. Ja, weißt du, was man aber richtig billig kaufen konnte? Mittlerweile geht das alles nicht mehr, aber so vor 10, 12 Jahren ging das noch. Ist das jetzt ein Beklagen über die Krabbenpreise? Nee, nein, keine Krabben. Da gab es Mettbrötchen, aber auf so halben Baguettes. Ja, und das war echt super fancy. Das war super viel und die waren riesig groß. Keine Ahnung, wie so zwei normale Brötchen, würde ich sagen, und dann natürlich nur ein halbes und das hat irgendwie gekostet 2,50 Euro oder so. Das ist natürlich 10 Jahre her. Ja. Jetzt wahrscheinlich dann dementsprechend irgendwie wären es irgendwie 3,50 oder so, aber auch noch okay. Ja. Kamps ist ja auch noch eine Option am Berliner Hauptbahnhof? Ja, ganz schrecklich. So, ja. Kamps ganz schrecklich. Und dann gibt es irgendwie auf der oberen Ebene diesen von irgendwas, Werderhofen, Willihofen, irgendwas komische Kette halt. Weißt du, wie viel da ein belegtes Brötchen gekostet hat? Wo denn jetzt? Da bei diesem Upper Class, weiß ich nicht. Ja, wie heißt der Laden denn? Den kenne ich gar nicht. Warte. Google Maps hat ein neues Design, das verwirrt mich. Hilfe. Wo sind wir denn hier? Da. Gucken wir nochmal. Jetzt kann man auch bestimmt hier irgendwie reingucken. Bäcker. Ja, ich meine tatsächlich den Wiener Feinbäcker Heberer. So. Ach, Wiener Feinbäcker, ja, das ist genau. Das. 1,6 Bewertung hier auf Google Maps, die Filiale im Berliner Hauptbahnhof. Oh Gott. War nicht schlecht vom Geschmack, aber da hat einfach so ein belegtes Käsebrötchen. Also Käsebrötchen mit wahrscheinlich sowas wie 4,90 Euro. 5,40 Euro. Ich war ja in Bremen, war ja Freimarkt, als wir da waren. Freimarkt. Ja. Und da gab es ein hier Flammlachsbrötchen für irgendwie 7,50 Euro oder so. Ja. Und das war absurd wenig. Das war echt so ein kleines Schissbrötchen aus dem Brötchenknast, gefüllt mit so ein bisschen Lachs. Und der Teller sah besser aus, den die anderen sich geholt haben. Also ich habe das nur beobachtet. Der hätte dann 12 Euro gekostet oder so. Das ist schon echt ein bisschen crazy. Das ist wild. Und jetzt zum 1.1. stand auch die Mehrwertsteuer über den Gastronomen. Das ist ja hier, wie Frank Rosin gesagt hat, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, liebe Bundesregierung, Sie vergreifen sich hier an der Wirtschaftskompetenz Deutschlands. Ja. Diese geilen Frank-Rosin-Sätze, die einfach, man weiß schon, was er damit will, und er versucht, sich gewählt auszudrücken, ist aber halt auch, ich weiß nicht, Realschüler? Ich weiß gar nicht, was er für Schule. Also man merkt halt, der ist halt im Kochen ausgebildet, ja, und irgendwie im Unternehmer sein, aber nicht in Ausdruck und Poesie oder so. Da wird ihm vielleicht nochmal so ein gut schreiben oder so. Ja. Dings gut tun. Naja. Ich habe aber auch noch was. Ja. Produkte. Ich habe hier wirklich tatsächlich wenige Minuten vor unserer Aufnahme habe ich hier eine Nachricht von Amazon bekommen. Und zwar wichtige Nachricht zu ihrer Bestellung. Die europäische Schnellwarnsystem für gefährliche Non-Food-Produkte SafetyGate hat Informationen zur Produktsicherheit eines von Ihnen auf Amazon gekauften Produkts aufgrund Ihres folgenden Risikos veröffentlicht. Verletzungen. Weitere Informationen finden Sie auf. Jetzt die Frage, Dennis. Was ist so? Kannst du zurückschicken und dann kriegt er das Geld zurück. Was war es für ein Produkt? Oh, Verletzungen. Ja, du kannst dich, mach mal Ja-Nein-Fragen. Okay. Ja-Nein-Fragen und bei 10-mal Nein bist du draußen. Ich mach für hier Strichliste. Wo ist das Schweinchen? Ich mach für hier Strichliste. Okay, für Strichliste, okay, gut. Handelt es sich um ein Produkt aus der Küche? Nein. Aus dem Badezimmer? Nein. Ein Werkzeug? Nein. Ein Autoprodukt? Ja, im weitesten Sinne ja. In das Auto rein? Ja. Ein Ersatzteil? Nein. Was man im Auto benutzt? Nee. Hm. Nicht im Auto. Am Auto? Das kommt vor. Okay. Macht man das Auto damit sauber? Nein. Repariert man das Auto damit? Nein. Am Auto. Aber damit, du bist vielleicht gar nicht, die Situation, die man hat, wenn du das Auto reparieren musst, ist vielleicht gar nicht, das ist schon, geht schon so in die Richtung. Aber braucht man es, während man, also wenn man mit dem Auto unterwegs ist? Auf Reisen? Was heißt braucht man? Meinst du im Sinne von? Na, du bist unterwegs und dann zum Beispiel, weiß nicht, könntest, also wenn's. Ja, genau, also es könnte passieren, dass man es benötigt. Okay, ist es ein Warndreieck? Nein. Ein Verbandskasten? Nein. Eine Warnweste? Ja, richtig. Herzlichen Glückwunsch. So, hier. Wunderbar. 9. Warnwesten habe ich gekauft. Tatsächlich. Und es sind Warnwesten. Wer verletzt sich denn in den Warnwesten? Ich habe keine Ahnung. Haben sich Leute in den Warnwesten verletzt? Das würde ich ja noch verstehen. Ich guck mal ganz kurz, was haben die hier geschrieben? Alert Number. Kinderwarnweste, ja. Ja, in Zukunft werden die dann die Göhren halt ohne Warnweste. Müssen sie selber gucken, wo sie hinkommen. Plastic bag containing two vests, ja. Country of origin, people's risk injuries, risk description. The retro-reflective material does not have the required reflectance values and the user is not adequately visible in the situations where high visibility is essential. This can lead to injuries. Legal provisions at EU level and European standards against which the company was tested and did not comply. The product does not comply with the Personal Protective Equipment Regulation nor with the European standard EN 2047-1. Measures taken. Recall of the product from end users. Date of entry into force. Seit dem 16.8. ist es bekannt. Und Amazon schreibt mir jetzt 3 Monate später. Und hast du es eingesendet? Ich habe doch gerade gesagt, es ist hier wirklich wenige Minuten vor der Aufnahme, dass es ankommt. Ich habe mich noch nicht entschieden, was ich machen soll. Ja. Worum geht's dir bei der Warnweste, die du im Auto hast, Dennis? Geht es dir darum, gesehen zu werden, wenn du einen Unfall hast auf der Autobahn und hinter die Leitplanke stehst? Geht es dir darum oder geht es dir einfach nur darum, kein Bußgeld zu kassieren, wenn du mal kontrolliert bist? Kein Bußgeld zu kassieren? Ja, ich glaube, das ist es. Ich glaube, das ist es. Ja, das war der Marktcheck hier im Anycar. Ja, dann musst du das jetzt wieder. Muss ich hier nochmal? Ja, ich. Marktcheck hier im Anycar. Wolltest du mir ins Intro quatschen? Nee, ich wollte das so drüber. Ach so. Also, okay. Drüber, hinterher drüber sprechen. Okay. Ich darf ja, es gibt ja einen anderen Podcast, Dennis. Da ist es mir untersagt, dass man so Abbinder hinten dran klatscht. Ach, wirklich? Da macht man nur vor der Rubrik, aber nicht hinten dran. Ach. Ja. Aus diesem Grund, weißt du was? Ja. Marktcheck hier im Anycar. Doppelt hält besser. So, bist du fertig, ne? Ja, können wir jetzt das nächste Bier können wir jetzt öffnen. Nächste Bier. So, Balumasat. Gibt dir schon mal den Lappen? Proofbier. Limited Edition. Ladje verrassen. Lass dich verrassen. Ich glaube, da gab es einen Importstopp, wenn Bernd Höcke. Kennst du eigentlich, was die Niederländer ihren Kindern zu Weihnachten erzählen, dass ihr Santa Claus aus Madrid mit dem Motorboot kommt? Das klingt genauso wie diese Geschichte, dass Deutsche sich angeblich Gurken in die Weihnachtsbäume hängen. Wie, du hast keine Gurken im Weihnachtsbaum? Kennst du die Story? Nee. In den USA erzählen sich die Leute, dass man sich in Deutschland Gurken in die Weihnachtsbäume hängt. Was für Gurken? Einfach so Gürkchen, so kleine Gürkchen. So wie sie, nicht diese ganz langen Salatgurken, sondern diese kleineren. Snackgurken. Ja, aber nicht so ganz Snacks, sondern so mittelgroße. Die super teuer sind. Und die super teuer sind, aber ziemlich lecker und die man sich auch dann schön einlegen kann. Keine Ahnung was. Und das geht so weit, dass einige deutschstämmige Familien da anfangen, sich aus deutscher Tradition heraus Gurken in die Weihnachtsbäume zu hängen. Ist kein Witz. Das ist ein Komplott der Gurkenindustrie. So, ist in Ameland Proof. Ach, ein Saisonbier, okay. Limitiert. Jede Saison stets wisselnd, wechselnd vom Inhalt. Ladt ihr düs verrassen. Lasst euch doch verrassen. Ich glaube, das soll wahrscheinlich überraschen heißen, oder? So, die Einwohner von Ballum werden von Alters her Ballumer Sappen genannt. Also die Eigengereide Bierchen, das dit Ehrengereide Biertje. Ist dann auch ein echte Ballumer. Ja, gut. Keine Ahnung. So ganz alles habe ich nicht verstanden. Aber hier auch schon wieder. Gerste, Zucker und irgendwie so Gist. Guck mal, was so Gist heißt. Gist? Wie schreibt man das denn? Das ist ja. Haben sie unser Bier verpanscht? Nee, aber guck dir das mal an hier. Wie schreibt man denn Gist? G-I-S-T. G-I-S-T. Das ist jetzt Englisch erkannt. Ich wollte Niederländisch. Hefe. Ah. Ach, Korianderhefe. Interessant. Aber guck mal, wie viel Volumenprozent Alkohol da drin sind. Ja, da fehlt die Zahl. Ja, da fehlt die Zahl. Ist die ist dann hier unten aufgedruckt. Und da steht dann auch, dass es ein IPA ist. Ah. Da haben sie es verraten. Okay. Hier, also Sinterklaas heißt die Figur. Ja, Grüße an die Deutsche Post, DHL. Ich denke, das war bei dir im Kühlschrank. Ja, aber das ist ein fucking Paket. Hä? Das wurde einfach geschüttelt, das Paket. Ja, aber wie lange lag das in deinem Kühlschrank? Heute. Ja, aber das setzt sich doch wieder. Meinst du, dass wenn du ein Bier einmal schüttelst, dass es dann monatelang explodiert, wenn du es aufmachst oder was? Ja, vermutlich. Dann kannst du doch gar überhaupt kein Bier kaufen. Das ist doch in den ganzen LKWs. Ja, dann war ich das in der Ringbahn halt. Ja. Das ist geschüttelt. Du bist Ringbahn gefahren? Ja, ich bin Ringbahn gefahren. Also, Sinterklaas kommt mit dem Steamboat aus Spanien. Und mir wurde erzählt, letztes Jahr, und da gibt es schon mal jeden Tag im Fernsehen so einen Tracker, wo der gerade ist. Und scheinbar ist der irgendwann, in einem Tag ist er komplett verunglückt. Und da hat es wohl richtig Kindersägen gequatscht in den Niederlanden für einen Tag. Der ist verunglückt? Wie, ja. Der ist verunglückt? Na, die haben halt erzählt, der ist mit seinem Boot verunglückt. Ah, Scheiße. Dieses magische Land. Gib mal dann, müssen so machen. Hier ist alles voll. Sinterklaas, weißt du, warum wir nicht Sinterklaas begleiten? Der hat auch einen Helfer, ja. Das schwarze Piet. Ja. Der schwarze Piet. Da gehen wir jetzt nicht zu ein, man empfiehlt nur die Wikipedia-Artikel, empfehle ich dazu, da sich mit diesem Thema zu beschaffen. Das schwarze Piet, den kenne ich. Hier ist noch Schaum. Guck mal. Es kommt. Alles. Sehr schön. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir mal einen ganz kurzen Schnitt und ich räume hier kurz auf und versuche die Sauerei, die ein bisschen größer geworden ist, versuche der Einhalt zu gebieten. Und deshalb müssen wir jetzt gleich auch klatschen, damit wir unsere Spuren wieder synchronisieren. Wir sind wieder da. Dennis, wir können probieren. Wir riechen kurz. Ja. Riecht wie ein IPA. Ja, riecht wie ein IPA. Fehlt ein Cranberry, fehlt mir hier. Ist ein IPA. Ist, ja, genau. Aber Am eins der guteren, besseren. Ja, genau. Das hat nämlich eine schöne, wollte ich gerade sagen, das hat eine schöne. Vollmundigkeit. Es hat einen schönen bitteren Hopfenunterton, ja. Und ist nicht so übertrieben blumig. Ja. Es ist nicht so, als würdest du irgendwie, weiß ich nicht, mit deiner Ziege gemeinsam Abendessen gehen, sondern finde ich gut. Finde ich besser als das erste, muss ich sagen. Also, aber es riecht nicht so. Es riecht. Oh, das riecht aber auch. Das wird aber die Hefe sein. Die riecht. Das riecht schon fast ein bisschen nach, könnte auch so Weißwein sein, fast. Schmeckt ein bisschen brotig, aber finde ich gut. Weißt du, ist das eine Bonus an diesen Flaschen ist? Da ist jetzt Pfand drauf. Nee, da ist kein Pfand drauf. Warum ist da kein Pfand drauf? Ja, weil es in Niederlanden sind. Ja, bei Niederlanden hat doch jetzt auch Dosenpfand. Ja, Dosenpfand, aber scheinbar kein Flaschenpfand. Das ist der größte Treppenwitz der Geschichte, dass die jetzt einfach Dosenpfand eingeführt haben. Ja, weil das EU vorschreibt. Echt? Ja. Nein. Doch. Also erstens. Eurokraten. Ich hoffe, du wirfst es in die Umwelt. Ja. Nee, tatsächlich schreibt die EU das vor. Also nee, andersrum. Die EU schreibt vor, dass man bitte Einwegplastik reduzieren soll. Und sagt den Mitgliedsländern, überlegt euch mal, wie ihr es macht. Ihr könnt dann Pfandsystem machen, ihr könnt aber auch andere Marken machen. Aber irgendwann, wenn das eure Ziele nicht erreicht, müsst ihr ein Pfandsystem einführen. Also ich habe quasi, probieren das mal. Und wenn ihr eure Ziele nicht erreicht, müsst ihr ein Pfandsystem einführen. So. Könnte man nicht einfach, also Europa, was wäre das für ein wirtschaftlicher Schaden, wenn wir einfach komplett wieder auf Glasflaschen umsteigen? Einweg. Nee, Mehrweg. Ach so. Ja, aber dann verliert ja auch Günther ja auch seine Arbeit bei Lidl, die wie in den PET-Kreislauf investiert haben. Ja, das ist ja auch viel besser für die Umwelt. Ist total viel besser. Wenn das sich so schön rechnet wie Lidl, ist es viel besser für die Umwelt. Jetzt mal ernst, was wäre der wirtschaftliche Schaden, wie groß wäre das? Könnten wir das bezahlen als viertgrößte Volkswirtschaft der Welt? Ja, immer, klar. Wir können vieles bezahlen. Ich fände es irgendwie geil. Wir könnten in Deutschland Kinderarmut eliminieren. Ich fände es geil. Aber diese 10 Milliarden haben wir gerade nicht. Ja. Aber dafür können wir irgendwie, 6 Milliarden ins Dieselprivileg stecken. Yeah. Das ist doch kein Privileg, Dennis. Das haben sich, du musst dir vorstellen, da haben sich, das ist auch, hat auch mit Vertrauensschutz zu tun. Ja. Da haben Menschen, haben sich einen Diesel gekauft, weil die Politik das Versprechen aufrechterhalten hat, dass der Treibstoff günstiger bleibt. Die haben darauf vertraut, Dennis. Dieses Vertrauen, wenn wir das jetzt den Dieselfahrern wegnehmen, am besten nennen wir sie auch noch Dieselfahrende, ja? Dann, Dennis, dann ist hier Holland in Not. So geht das alles nicht. Ja, ist klar, dass sozusagen, dass jetzt irgendwie die Situation irgendwie ein bisschen scheiße ist gerade. Ich meine nur, mich würde interessieren, was das kosten würde. Und was das auch an mehr CO2 verursachen würde durch Transport und ob das ausgeglichen wäre dadurch, dass du das Glas öfter benutzen kannst. Also mich würde tatsächlich interessieren, wie das aussieht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das Umweltbundesamt eine der besten Behörden dieses Landes tatsächlich, weil sie relativ unabhängig allen auf den Sack gehen, zu Recht, hat das sicher ausgerechnet. Das würde ja schon mal reichen. Wir haben ja zum Beispiel hier Pepsi Zero Zucker, ja. Ein Rebranding, das ich ablehne. Wieso? Das hieß Pepsi Max. Stimmt. Jetzt heißt es einfach Pepsi Zero Sugar. Fach off. Diese Gefälligkeiten. Zero. Das würde ja schon mal reichen, wenn es nicht hier in dieser Einweg-PET käme, sondern in so einer Hartplastik-Mehrwegflasche. Die könnte schon 15 Mal recycelt werden. Wiederbenutzt werden. Das würde ja schon reichen. Ja, richtig. Es muss ja eigentlich kein Glas sein. Da hast du einen Punkt. Ja, ja. Das würde schon reichen, wenn wir aus diesem Einweg-Plastik Mehrwegplastik machen würden. Ja. Das würde vollkommen reichen schon. Und klar, auf so eine Palette geht dann ein bisschen weniger drauf, aber das Zeug wird ja lokal abgefüllt. Das ist ja nicht so, als käme diese Flasche hier aus Bayern oder so gerade, sondern wahrscheinlich gibt es eine Pepsi-Abfüllanlage in Brandenburg. Berlin hat definitiv eine Coca-Cola-Abfüllanlage. Was ist denn überhaupt mit den Preisen los, Dennis? Warum kostet diese Flasche jetzt 1,50 Euro? 1,50 Euro? 1,49 Euro kostet jetzt regulär bei Lidl. Krass. Das ist kein Scheiß. Das ist doch einfach nur Zucker und Farbe. Das ist absurd, vor allem wenn das im Angebot ist, kostet nach wie vor irgendwie 79 oder 89 Cent oder so. Rechnest du wie so MyDeals-Nutzende auch immer deine Cola-Preise in Litern aus und kaufst dann Cola palettenweise und lagerst die im Keller ein? Cool, das mache ich nicht. Für 49 Cent den Liter, dann direkt palettenweise wird es eingelagert, die Scheiße. Das meine ich, ich habe letztens nochmal dieses tolle Video gesehen von dem Mann, der sich bei der Schleckerschließung das Klopapier mit dem Taxi hat nach Hause gefahren. Aber es gibt also eine Fortsetzung, wie der Reporter zu ihm zu nach Hause geht. Ja, ja, das habe ich den Teil, glaube ich, gesehen. Und allen Schrecken. Und dann im Keller. Gott habe diesen Mann gnädig. Ich hoffe, er hat noch ein ewiges Leben gehabt. Der hat gelebt, bis er die letzte Rolle aufgebaut hat. Das hat sich ja gar nicht gelohnt. Vorher konnte er nicht. Weißt du, was fehlt? Schlecker. Ja, was ist eigentlich mit, sind die jetzt alle mittlerweile im Knast? Anton Schlecker didn't kill himself. Ich wiederhole mich. Oh Gott. Ach, guck mal. Gibt's ja gar nicht. Österreich führt 1-0. In Weltkriegen? Nee, gegen Deutschland. Ach so. Naja. Wir haben jetzt, hier stehen noch so Themen in diesem Pad. Ja, wollen wir nochmal gucken, was wir noch abräumen können. Ja. Ich habe so ein paar Kleinigkeiten, aber ich habe auch noch was zu tun hier. Ich habe wieder, ja. Es gibt wieder eine Weltpremiere gleich im Anycast. Okay. Hätten wir viel eher schon bewerben müssen. Eine wirklich absolute Weltpremiere. Würde ich sagen, ist in einer Linie mit der legendären Episode, als wir die Wochenangebote nächste Woche durchgegangen sind. Ja, unerreicht. Was haben wir noch gemacht? Ja, im Wesentlichen das. Im Wesentlichen das, ja. Genau, aber da habe ich doch gleich, wir haben was ganz Großartiges dabei. Den Stiftung Warentest-Gag habe ich auch schon gebracht. Also ich würde gerne die Kombination wissen. Was hat denn Schweinefleisch mit dem Nahostkonflikt zusammen zu tun? Schweinefleisch, ach, wo, warte mal. Das habe ich aufgeschrieben, ich erinnere mich, aber ich bin in dem falschen. Also Schweinefleisch, ja. Und Nahostkonflikt. Grundsätzlich kann man schon sagen, könnte sich ja auch beide darauf einigen, dass Schweinefleisch nicht so geil ist. Ja, das stimmt. So, das kriegt man da. Vielleicht, also ich sag mal, jedenfalls die Israelis und Palästinenser, die irgendwie nach Speisevorschriften der einen wie der anderen Religion leben, die ist Schweinefleisch, würde ich sagen. Na, so. Aber es hat gar nichts miteinander zu tun. Ich habe eine Lösung für den Nahostkonflikt. Schweine. Habe ich mir überlegt. Nee, kein Schweinefleisch. Ich fange aber mal damit an, weil das ist einfach kürzer, glaube ich. Das andere ist, oder? Ich weiß auch nicht. Was interessiert die Leute mehr? Die Lösung des Nahostkonflikts? Oder Schweinefleisch? Oder Schweinefleisch. Ich fange mit Schweinefleisch. Ich bin wieder auf Schweinefleisch. Ich habe wirklich jahrelang war ich nicht auf Schweinefleisch. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe Hühnchen gegessen und ab und zu mal Rind, wenn ich Fleisch gegessen habe. Aber nie so ein gutes Nackensteak für 1,99? Schweinenackensteak? Nee, ich habe irgendwann mal, das habe ich dir, glaube ich, im Foto auch von geschickt, habe ich mir mal so ein Kotelett gemacht. Ja. Ja, das war richtig lecker. Aber das du hattest vor allem ein Kotelett mit Knochen. Ja, natürlich, ja sicher, so muss das ja auch sein. So. Aber ich sag mal so, das wird hier nicht gerne gesehen. Nee. Kotelett ist Iba, ja. Kotelett ist Iba, okay. Da ist ja noch Knochen dran, das ist nicht so lecker. Ja. Also gab es früher ständig Kotelett. Ja. So, meine Oma hat Kotelett gemacht. Ich habe aber nicht so, aber jetzt habe ich tatsächlich Schweinefilet gekauft und habe Geschnetzeltes gemacht. Mit Filet. Wenn man das nicht übertrieben totbrät und so, ist es richtig gut. Und es war wirklich lecker. Und ich bin jetzt irgendwie wieder so ein bisschen auf Schwein. Das Einzige, was ich vom Schwein gestern die letzten Jahre war eigentlich Mett. Ja, also ich habe, bevor ich Veganer wurde, war tatsächlich. Musstest du jetzt sagen. Ah. Ich habe weiterhin kein Problem. Also ich könnte mich heute hinstellen, ich hätte kein Problem, bei einer Schlachtung eines Schweins mitzuhelfen. Ich mache das ja nicht aus ethischen Gründen. Ja, aber das ist dieses Osteuropa, das noch in dir schlummert. Ach so. Ja. Ich hatte letztens, mir wurde ein Stück Wurst hingereicht und da habe ich herzhaft zugegriffen. If it's free, it's vegan. Ja, if it's free, it's vegan. Nee, das war Schwein tatsächlich mein Go-To-Fleisch. Also es war einfach gut. Ja, genau, hatte ich früher auch immer, aber irgendwie bin ich davon abgekommen. Ich weiß nicht warum, aber so verlottert, so verfancied worden, weil wir irgendwie dann sagen, ja, Schwein galt schon immer so ein bisschen als edler auf jeden Fall, ne? Und dann sind die alle mit dem Hühnchen angekommen, weil rotes Fleisch ist ja auch ungesund. Ach so. Ich glaube, das ist so das, was hier passiert ist. Bei mir zumindest. Okay. Und jetzt habe ich aber wieder Schwein und muss sagen, es ging sogar so weit, dass ich sogar ganz viel Rindwurst, also wenn ich Wurst gekauft habe, darauf geachtet habe, dass es aus Rind ist. Ach so. Und nicht aus Schwein. Wann hast du das letzte Mal dein eigenes Schnitzel gekloppt? Boah, weiß ich nicht, Schnitzel mache ich nicht so häufig. Ja. Das ist aber, ja, nee, aber das ist mir auch zu aufwendig. Hast du so einen Fleischklopfer überhaupt? Nee, aber das zu panieren, also dann habe ich es mit einer Pfanne flach gehauen. Oder mit einem Topf geht auch. Und nee, aber dann irgendwie panieren und so und dann ausbacken, das ist mir alles nichts. Panierstraße, schön. Ja, ist schön, aber du musst es ja auch irgendwie alles so braten, dass du, weißt du, wenn ich das für mich alleine, aber man muss ja auch immer die ganzen Hälse hier stopfen. Ja. Und dann muss man zusehen, dass das auch alles gleichzeitig fertig wird. Und dann ansonsten, wenn du die nacheinander brätst, dann ist das eine ja schon 10 Minuten aus der Pfanne raus und dann wird sich wieder gestritten, wer kriegt hier was. Das ist wie bei Pfannkuchen. Das ist einfach entsetzlich. Es macht nur Stress. Gibt es keine Pfannkuchen? Doch, aber das ist immer so. Das ist einfach immer schrecklich. Okay. Ja. Ich habe letztes Mal Pfannkuchen gemacht und habe verboten, dass direkt aus der Pfanne genommen wird. Also direkt, den kriege ich jetzt, komm mal hier an den Tisch, dann gib mir mal den Pfannkuchen hier, du Spang. Habe ich nicht gemacht, sondern ich habe die alle übereinander auf den Teller gestapelt. Ja. Und hast du für eine halbe Stunde auf den Balkon gestellt? Nee, aber es gab die Ansage, die werden alle fertig gemacht, wenn der Teig alle ist, dann essen wir. Ja. So, dann sind die, der letzte ist heiß. Und der Älteste ist lauwarm. Ja. Wir werden es alle überleben. So, der Tisch war gedeckt, die Kinder haben gespielt und dann habe ich alle hintereinander diese Pfannkuchen fertig gemacht. Das waren irgendwie 10 oder 12 Stück oder so. Und dann habe ich mich kurz umgedreht und geguckt, ob mich jemand sieht. Ich wurde nicht beobachtet. Die Kinder waren zu vertieft in das Spiel und haben mit einem Pfannenwender diesen Stapel umgedreht, sodass der Älteste ganz oben lag. Perfide. Ist aufgefallen? Nee, ist natürlich nicht aufgefallen, weil die haben Gehirne so groß wie die von Heuschreckschrecken. Das ist aber so. Die merken gar nichts. So, wo waren wir? Genau, ich bin auf Schweinefleisch irgendwie jetzt wieder drauf und ich überlege jetzt tatsächlich einen Braten zu machen. Auf Schwein? Ja, sicher, klar. Aber ist Braten nicht sowas wie Rind normalerweise? Du kannst aus allem Braten machen. Und Pferd? Also, ja, vor allem Pferd. Nee, aber was es gibt den, also aus Nackenfleisch kannst du einen schönen Braten machen. Heutzutage macht man natürlich Pulled Pork draus. Klar. Ja, klar. Ja, aber, nee, kannst du einen schönen Nackenbraten, also zum Beispiel, hast du schon mal was vom Sniertjebraten gehört? Nee. Ja, das ist ganz bekannt in Ostfriesland. Das ist auch so ein Nackenbraten, der tatsächlich gemacht wird, ein Nackenschmorgericht. Und ich möchte aber einen Bauch, also Schweinebauch machen. Oh. Und den in so einer Schwarzbiersoße. Habe ich letztens auf YouTube gesehen. Wie so Slow Cooking über 17 Stunden. Ja, das machst du das bleibt ewig drin. Aber dann nimmst du zum Schluss, packst du das nochmal so rein und dann mit der Hautseite nach oben und so unter den Grill. Und dann pufft die Schweinehaut oben so auf. Und dann wird es wie so eine Haxe, weißt du, so richtig schön kross. Und darunter hast du diesen völlig geil. Da will ich machen. Meinst du, das kommt in diesem Haushalt an? Ja, ich bin mir unsicher. Ich bin mir unsicher, aber was ist das Schlimmste? Was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Du musst Nudeln und Tomatensauce aufsetzen musst noch. Ja, genau. Oder es werden halt nur sozusagen von anderen Kartoffelklöße gegessen. Ja. Ja. Und die Soße wird, glaube ich, gegessen. Das ist kein Problem. Aber und dann halt, also das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich den ganzen Braten alleine essen muss. Das stimmt. Das könnte wirklich hart werden. Ja, das ist, glaube ich, eine Bestrafung. Die nehme ich auf mich, wenn es so sein sollte. Ich sehe dem Eisern entgegen. Ich wollte nur sagen, ich habe das Schweinefleisch wieder für mich entdeckt, Dennis. Vielleicht ist es auch meine Aussöhnung, meine eigene Aussöhnung mit meinem Deutschsein, die jetzt mit mir begonnen hat bei mir. Schweinefleisch, genau. Was ist denn der aktuelle Kurs, wenn ich jetzt irgendwie, weiß nicht, das... Also übrigens, Bratwurst ausgeklammert, bevor jetzt irgendwie Schlaumeier kommen, ja? So, Bratwurst, ja, ist aus... Ich weiß, ich habe im Stadion auch eine Bratwurst gegessen. Kinder, ist doch klar. Apropos Essen, Dennis, es gibt einen, kennst du, sagt dir die Oberbaumbrücke etwas, Dennis? Ja, da wohne ich in der Nähe. Und weißt du, was es da am Ufer gibt? Auf dem versifften Pisse-Parkplatz von Universal, der Weihnachtsmarkt. Ein All-You-Can-Eat-Weihnachtsmarkt. Wurde mir schon nahegebracht. Ja. Aber nichts für Veganer, laut Caption. Ja, genau. Dann hab ich vielleicht dasselbe Video gesehen. Wahrscheinlich. Von dieser Frau. Ja, die Frau hat ihren Eintrittspreis reingeholt. Weil ich dachte so, 42 plus 22 Euro hat sie gerechnet. Genau. Sie ist mit 42 Euro Eintritt reingegangen und hat angefangen zu essen. Und ist dann mit plus 22 wieder rausgekommen. Aber das ist auch der teuerste Eintritt. Es wird günstiger. Wenn du später hingehst, wird es günstiger. Ah. Ab 20 Uhr, glaube ich, 25 Euro Eintritt oder so. Ja, aber. Und er hat bis 10 auf. So, das heißt, würdest du normalerweise für, weiß nicht, 42 Euro konsumieren auf dem Weihnachtsmarkt? Nein, aber 25 Euro auf jeden Fall. Ja. Ich sagte, wenn man um 8 hingeht und fängst an, stellst erstmal zwei Glühwein rein, geil. Dann irgendwas zu essen, noch was zu essen, nochmal zwei Glühwein rein. Also, nochmal eine Kleinigkeit zu essen, nochmal zwei Glühwein rein. Ich wette mit dir, eigentlich, wir könnten das gamen. Wir könnten da ein Spiel ausmachen. Das sind die Leute, die zu diesem chinesischen Buffet gehen und nur Fleisch essen. Und sich dann am nächsten Morgen wundern, warum sie den rechten Arm nicht mehr heben können. Ja, genau. Es gibt auch übrigens ein sehr, heutzutage sagt man ja, ein virales Buffet, Dennis. Ja. Und zwar gibt es hier so ein, das hat so einen ganz schrecklichen Namen. Ich muss das mal wieder finden. Ich habe das in einem dieser Tabs, die ich hier geöffnet habe. Hast also, du deinen Bibliotheksausweis schon verlängert, Dennis? Ja, habe ich schon. Penny, Haltungsform 2. Frische Schweine, Schinkenschnitze, 4,99. Die 700 Gramm Packung. Nee, nein, das mache ich aber nicht mehr. Das ist vorbei. Dieses Penny und billig und jetzt mache ich das wie ich von ab. Ganzes Wiesenhändel für 3,99. Haltungsform 2. Weißt du, wann du wirklich überlegst, tatsächlich dauerhaft, nicht aus so, ich sag mal, Umweltgründen wie du oder aus quasi religiösen Gründen, so wie andere Menschen, auf tierische Produkte gänzlich zu verzichten. Wäre ich? Ja, wann das auf jeden Fall passiert, bei jedem Menschen, bin ich mir ziemlich sicher. Wenn man sich beim fucking LPG mal so ein Bio-Hühnchen kauft, um Hühnerfrikassee zu kochen. Für 33 Euro. Das sind Schmerzen, die man da erleidet, wenn man das dann tatsächlich an der Kasse erst auch merkt, dass das so teuer ist. Und dann kann man ja nicht sagen, ah nee, weißt du, das hat mich geirrt, das wollte ich doch gar nicht. Und dann zu dann so, einfach so viel Schmerzen muss. Kann ein Tier niemals erleiden. Ja, ich wollte es gerade sagen. So. Jedenfalls gibt es die Magie der japanischen Hühnerfrikassee. Pass auf. Ist es die Magie der japanischen, der polnischen oder der malaiischen Küche im Restaurant Aroma des Ostens? Osten. Oh. Das ist ja alles hier, also unten von Berlin. Das fängt so Osten an. Malaysisch. Nee, es ist japanisch. Auch. Aroma des Ostens. Findest du, das klingt irgendwie so ein bisschen wie, das ist, weiß ich nicht, wie so alles mit Tiski übergossen. Ey, nichts gegen Tiski. Nee, ich sag ja nur. Da kann man aber auch All You Can Eat machen. Für, ich glaube, Sushi Grill Restaurant. Da gibt's so, ich kann dir das mal schicken. Das ist eigentlich ganz nett. Und das ist aber so ein, das ist so ein Laden, das ist so ein typischer, da könnt ihr mal hingehen. Ich habe das jetzt nur, also, es gibt, ich sag's wie es ist. Ich hab halt nach einem All-You-Can-Eat-Buffet gesucht. Ja, so. Wollte ich mal wieder machen, habe ich richtig Bock drauf. Dennis, ich schick dir jetzt mal den scheiß Link, dann kannst du dir auch mal die Karte da geben. Also, da habe ich direkt eine Empfehlung für dich. Einen weiteren Ausgeh-Tipp. Du musst es erstmal annehmen. Ja, annehmen. So. Und dann kannst du dir das mal angucken da. Du hast mir ein PDF gesendet. Ja. Roma des Ostens, ein gesundes Lifestyle-Konzept, da bin ich schon raus. Und dann guckt man das und dann sieht man sich diese Videos auf TikTok und Insta und so an und das sieht immer so, ach, das ist ja hier ein nicer place, so würde tapas man sagen. Ein nice, ja, unten gibt's auch richtige Gerichte und dann gibt's halt auch dieses Buffet. Es ist ein nicer place, Dennis. Ein nicer place, okay. Und wenn du dir die Bilder auf Google mal anguckst, dann merkst du, das ist richtig spelunkig da. Und es gibt billige Holzstühle. Es ist genauso, wie man es haben will. Aber trotzdem schaffen diese komischen Filmer-Spackos, dass es so ein bisschen aussieht wie ein nicer place. Sagt man gar nicht mehr eins. Aber sie haben auch vegane Gerichte. Ja. Das ist in dem Place, wo, das ich dir jetzt empfehle, nicht so der Fall. King Wok im Le Prom Marzahn. Le Prom Marzahn, um das zu beschreiben, ist ein... Das nicht so laut. Das geht doch alles hier in das Mikro meines Telefons und dann kriege ich wieder Werbung angezeigt. So wie neulich, wie ich dir geschickt habe, kriege ich jetzt einfach hier Werbung für Mixmarkt eingespielt. Polnische Brühwürste? Black Friday, ja, polnische Brühwürste. Ich habe mal geguckt, Mixmarkt, auf der Webseite, wo die überall die Filialen in der Nähe haben. Ja, es gibt in Berlin nur eine Marzahn. Ja. Le Prom ist ein viereckiges Gebäude am S-Bahnhof Marzahn. Was enthält dieses Gebäude? Rate mal. Was die ist? Dose geht übrigens so auf. Ja. Da ist ein Kino drin, eine UCI, ja, ein Sonnenstudio und eine Postbankfiliale und das King Wok, ein Buffet-Restaurant, 4,5 Sterne, sehr gut, mit Live-Buffet. Es gibt also auch... Nein, das heißt, du kannst sagen, ich will das und dann kocht er das für dich? Genau, du gehst an das, es gibt noch ein Buffet, wo einfach nur Fleisch liegt. Geil. Rohes Fleisch, packst auf den Teller, gehst an die Station, suchst dir die Soße aus und dann brät er es für dich an. Geile Scheiße, das ist wie bei, mir wird die ganze Zeit gesagt hier, lohnt sich total. Mr. Chang oder so in Hamburg, da ist Teile der Familie sind da schon des Öfteren mal essen. Ich war da noch nie, ja. Und mir wurde immer gesagt, ich muss, weil da gibt's das nämlich auch. Da suchst du, dann wird das für dich gekocht. Und das Geile ist, wenn du nicht auf isst, was du auf dem Teller hast, dann musst du Strafe zahlen. Oh, das gibt's dann nicht. Und das Schöne an King Wok ist, das ist schon das Ding, wo Leute hingehen, wenn sie in Marzahn was Fancyes haben. Die Leute sind dann schick angezogen. Carlo Vatschko ist es übrigens. Carlo Vatschko, Prost. Wo, aus Litauen oder woher kommt das? Nee, das ist kroatisch. Ach, kroatisch, so war das, genau. Oh, das ist überraschend. Süß. Das ist wirklich ziemlich süß. Das schmeckt so nach ganz, das schmeckt so auch sehr hell malzig. Ja. Das ist auf jeden Fall. Ja, Lager ist sowas ähnliches wie ein Pilz. Also Pilz ist ein Lager. Ja. Glaube ich, so kann man das nennen. Weil, nee, Pilz und Lager sind beide untergärige. Nee. Oder ist Lager das obergärige Pilz? Ich weiß es nicht. Was ist der Unterschied zwischen Pilsner und Lager? Kraftquelle.de. Also Pilsner Bier ist untergärig. Oh, sehr viel Text lese ich nicht. Und Helles ist obergärig. Helles ist das Pilsner Bayerns. Dass die Bayern wollten dann auch sowas süffiges braun wie ein Pilsner und nicht diese schwarzen, dunklen, starken Schwaben. Haben die Helles gebraut, aber obergärig. Aha. Weil die nicht so viel kalte Berge hatten, in die sie das stecken konnten. Oder was ich weiß eigentlich. Also so ist ein Lager heutzutage ein helles Bier mit einer Stammwürzgehalt von bis zu 14%, was im Gegensatz zum Pilsner jedoch nur schwach gehopft ist. Ah, siehst du? Bis auf die Hopfung sind sich die Sorten Lager und Pils jedoch sehr ähnlich. So, guck. Schwach gehopft. Das ist, also das, Es ist, genau, es ist süffig, es ist süß, es ist sehr... Das trinkt auch, man da an der Adria, würde ich sagen, wenn man da irgendwo im Liegestuhl hockt. Ja, es ist auch ein passendes Bier dafür, ehrlich gesagt. Genau. Und so nach draußen guckt. Ja. Finde ich gut. Gott, ich habe die große Sau mit diesem Boot rum zum Ende dieser Sendung. Wenn wir ihn einfach nicht mehr erwähnen, dann geht er von alleine weg. Ah. So, wo waren wir jetzt eigentlich stehen? Ja, im Le Prom Marzahn. Pro-Tipp-Empfehlung ist das, wenn man mal Anlass hat, in Marzahn auszugehen, ist das der Ort. Woking. Ich war neulich auch in Marzahn. King Wok. King Wok. Woking. Ich war neulich auch in Marzahn. Mein Beileid? Ja, ich wollte es nur mal gesagt haben. Du, ist nicht so, dass ich dann auch keine Beziehung hätte zu dem Stadtteil. Du kannst auch, wusstest du, dass du hier mit dem Bus direkt nach Marzahn fahren kannst? Ja, sicher. So, da bin ich schon mal gefahren. Der fährt wirklich am Arsch der Welt vorbei und braucht sehr lange. Ja, also den habe ich auch schon tatsächlich mehrfach genutzt, um nach Wartenberg zu fahren. Ja. Ne? Grüße an, nach Wartenberg zu Christian B. aus W. Da muss ich noch hin zum Glühwein trinken. Ist das schon wieder soweit? Scheißdreck. Ja, es ist Weihnachtszeit. Ich hatte meine erste Weihnachtsfeier schon dieses Jahr. Ja, ich hatte da keine Zeit, sonst wäre ich da auch gewesen. Das ist echt, aber das fand ich auch ein bisschen früh, ehrlich gesagt. Muss ich hier mal sagen. 18. November für Weihnachtsfeier ist ein bisschen früh. Ja, es geht jetzt los. Ist ja aber 18. November. Soll ich meinen Geburtstag in so einer Weihnachtsdeko machen? Du feierst deinen Geburtstag, ne? Ja. Wir können das hier mal öffentlich verlautbaren. Ja, genau. So eine Facebook-Party, kommen 20.000 Leute. Nee, ich wollte mal sagen, wir haben doch auch hier, wir machen doch auch eine Weihnachtsfeier. Das stimmt. Normalerweise. Normalerweise sieht unser Gesellschaftsvertrag vor, ja, dass wir eine Weihnachtsfeier machen und die Gesellschafter verpflichten sich der Beibringung von 1.000 Gramm Salat. Mindestens. Mindestens. Pro Person. Genau, aber das legen wir jetzt zusammen. Ja. Gibt's noch extra Einladungen? Wenn du mir einen Namen nennst, lade ich Leute gerne ein. Nee, also für die Weihnachtsfeier meine ich. Ach, wir könnten noch mal eine machen. Oder wollen wir einfach sagen, dass hier öffentlich verlautbaren, dass alle, die zu deinem Geburtstag eingeladen sind, und eine öffentliche Zustellung, auch zur Weihnachtsfeier eingeladen sind hiermit. Das können wir jetzt tun. Hiermit verlautbare ich, dass die Ladung erfolgt ist zur Hört die Randale Brun und Morat GbR Weihnachtsfeier gemäß Gesellschaftsvertrag 8. Dezember. Ort sage ich hier nicht, weil ich habe wirklich keinen Bock auf eine. Aber schon innerhalb des Rings. Also innerhalb Berlins, kann man schon sagen. Ja, innerhalb des Rings. Innerhalb des Rings sogar. Ja. Also jetzt werden die Schnitzeljäger aber. Genau. Und auch tatsächlich am 8. Dezember, also wirklich tatsächlich. An meinem Geburtstag. Am 8. Dezember 2023, 11 Jahre nachdem Per Steinbrück zum Kanzlerkandidaten der SPD gewählt wurde, auf dem Parteitag in Hannover. Ja. Soll ich da erinnert sich nicht. Soll ich nochmal nachgucken in meiner Geburtsurkunde, welche Uhrzeit ich geboren wurde? Und einfach sollen wir das meine ich, sollen wir 22 Uhr irgendwas. Sollen wir das dann direkt da richtig feiern? Soll ich dann so ankündigen? Ja, machen wir. So. Ich bin immer da gerne dabei. Das ist gar kein Problem. Gar kein Problem. Also fühlt euch eingeladen. Wir können gleich nochmal so ein paar Namen austauschen. Ja. Aber ihr könnt's ja, sucht den Ring ab, jetzt kommen die Schnitzeljäger. Und spendet uns natürlich auch großzügig auf nek.st/unterstützen, könnt ihr es machen. Das Ende des Jahres naht. Wir legen es mal einfach offen. Wir haben eine Haushaltssperre. Wir brauchen Geld. Finanzminister Dennis Mord hat die Haushaltssperre verhängt. Ja. Ich hätte mir so gerne eine neue Hindenburg-Lizenz gekauft. Ist nicht, ist einfach nicht drin. Kann ich jetzt privat finanzieren, kriege ich aber nicht erstattet von der Gesellschaft, ist mir schon bedeutet worden. Wir würden uns über Spenden freuen, denn wir müssen sagen, wie es ist, Dennis. Unser defizitärer Laden, wir sind kurz davor, dass das Finanzamt Liebhaberei unterstellt. Das dauert noch. Ja, ich habe jedes Jahr wieder Angst. Das Inhalt behauptet so 5 bis 10 Jahre, ab dann fangen sie an. Die Beträge sind ja auch klein. Also wir haben bisher auch nur kleine Verluste eingefahren. Das stimmt, wir können das. Aber der Verlustvortrag, der steigert sich jedes Jahr. Jedes Jahr so ein Zettel. Da ist über wie viele Jahre dürfen wir Verluste mitnehmen? Ich weiß es nicht. Ist das jetzt nicht hier im Super, wie hieß es noch? Dieses Supergesetz von Christian Lindner zum Kulturdings? Ach gut, dann sollen wir einen Superabschreibung machen. Also kaufen wir so ein Flugzeugträger für so wie mehrere Milliarden Euro und machen eine Superabschreibung. Ich finde ja immer noch, wir sollten irgendwie, weiß ich nicht, es muss doch irgendeinen Sweet Spot geben von so Sachen. Also eigentlich, die Frage ist, wie viel Gewinn bräuchten wir, damit wir was Absurdes kaufen können, ja, dass wir dann im selben Jahr abschreiben voll. Ja. Das ist natürlich viel höher, dass wir dann über Privatdarlehen für die Gesellschaft erstmal vorstrecken. Und die Zinsen noch als Ausgaben, Geschäftsausgaben verbuchen. Genau. Und dann das Ding auch super abschreiben, sodass der Gewinn quasi auf null ist und danach verticken wir das Ding wieder, das wir gekauft haben. An die Gesellschafter. An die Gesellschafter, genau. Das muss doch irgendwie auszurechnen sein. Oder? Naja. Grüße an das Finanzamt Friesheim-Kreuzberg an der Stelle. Bitte prüft mich nicht. So, ich fange jetzt mal an. Weltpremiere. Ja, fang mal an. Also ich habe jetzt was zu tun, was wir noch nie getan haben. Wir haben jetzt den 21. November 2023. 20 Jahre. So, vor ungefähr 3,5 Jahren sind wir in den Lockdown geschickt worden. Also sie haben es Lockdown genannt, es war keiner, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und wir sind alle nach Hause von geschickt. Von der Merkel-Diktatur. Ich wurde vorher 5 Tage die Woche gezwungen, ins Büro zu fahren. Ja. Und dann hieß es auf einmal mehr, ach nee, wisst ihr was, müsst ihr gar nicht. Porto, könnt ihr auch, warum? Bleibt doch einfach zu Hause. Könnt ihr auch genauso gut arbeiten. Ab und zu ist es aber so, dass ich noch ins Büro gehen muss, weil ich Termine wahrzunehmen habe oder einfach, und das ist in der Wahrheit häufiger der Grund, einfach auch mal essen gehen möchte mit Kolleginnen und Kollegen. Und morgen ist wieder so ein Tag. Morgen ist wieder so ein Tag und deshalb möchte ich mich jetzt gerne mit euch allen vorbereiten, Dennis. Du kannst mir hier gerne zuschauen, auch kommentieren, was du hier siehst. Morgen und endlich wieder an der Salatbar vom Hit Ulrich. Ich pack jetzt erstmal meine Tasche, ja, hier. Erstmal siehst du schon, Fahrradtasche. Ja, so eine Ortlieb-Hipster-Tasche. Das ist keine Hipster-Tasche, die ist halt wie ist. Da fängt das erste fragende Zeichen an. Hä? Tja. Ich dachte, das da wäre das hier. Tja. Ja, sie vermehren sich für die Kanickel, diese krass. Ladekabel. Das brauche ich noch am Bett nachher. Aha. Daddeln am Bett? Nee, da ist meine Powerbank, die muss ich aufladen. Ja. Die brauche ich nämlich. Wann brauche ich die noch? Ich brauche die spätestens am Samstag. Da brauche ich eine Powerbank. Ach so. Kann man eigentlich bei der Deutschen Bahn in Bahnhöfen Schließfächer vorreservieren? Nein. Warum nicht? Es muss doch online gehen. Digital first. Hä, du kannst da nur mit Münzen bezahlen, und zwar mit 30 Mark. So alt sind die Dinger. Nehmen wir, wir fahren ja nach Bochum zusammen. Warst du mal in Karlsruhe? In Karlsruhe gibt es zum Glück nicht. Einlimitierte Schilder, dass diese Gepäckautomaten dort seit irgendwie 7 Jahren keine 2-Euro-Münze nehmen. Ich war das erste Mal in Karlsruhe und dachte, okay, gut, ist ein Defekt, irgendwas ist kaputt. Dann kann ich nächstes Jahr in Karlsruhe, war das Schild wieder dran. Seit 7 Jahren, keine 2-Euro-Münzen. Ich möchte gerne nach Bochum irgendein Ladegerät mitnehmen und das möchte ich einsperren im Bahnhof. Meinst du, wir finden noch ein... Das kriegen wir hin. Meinst du, wir finden noch ein Ding? Im Worst Case, ich laufe ja mit einem Laptop durch die Gegend, ich muss ja arbeiten im Zug. Weil ja. Ich hab ja nicht diesen Luxus, dass wie ihr das in eurer Freizeit macht, dieses Fußball. Aber den musst du auch, kannst du das in der DB-Lounge am Bochumer Hauptbahnhof abgeben? Bochum hat keine DB-Lounge. Das gibt's doch gar nicht, denn. Ich glaube, am Stadion war eine Gepäckabgabe in Bochum. Auch im Gäste-Dings? Ja, ja. Wir müssen aber ziemlich zügig wieder zurücklaufen am Spiel. Weil ja, also im Worst Case, wir finden da schon was am... Hast du das mitbekommen? Wir fahren aber erstmal auch Regionalexpress nach Bielefeld. Ja. Also Worst Case könnte ich auch in Bielefeld auch stellen. Also ich habe jetzt meine Fahrradtasche und die befülle ich jetzt. Also die ist schon, da ist schon was drin. Hier müsstest du noch die Farbe anmerken, die diese Tasche hat? Die ist blau. Petrol. Schon. Dafür, dass du Petrol hast, ist das. Ich habe das nicht gekauft. Ich benutze das Ding. Ich habe es nicht gekauft. Ach so. Also drin ist ein Mobiltelefon, das mir zur Verfügung gestellt wurde, das ich mit Klapphülle ab wie so ein Boomer. Typ hasse. Genau. Weil es so eine Boomer-Klapphülle dazu gibt und weil es halt einfach irgend so ein schreckliches Samsung irgendwas ist. Eine Arbeitsmappe. Eine Kladde. Eine Kladde. Ja. Da mache ich meine Notizen drin. Da steht dein Nachname drauf, einfach vorne. Ja. Mit dem blauen Engel dafür. Damit man mich erkennt. Schön siehst grau. Siehst du das hier? Siehst du auch die. Gott, dieses Willen, was ist das für ein System? Das sind Notizen, die ich mir mache. Guck mal hier. Nutzt du diese Notizen auch oder ist das einfach nur Schreibtherapie? Meistens für den Tag, vom Tag für den Tag. Okay. Also ich habe jetzt heute auch... Wie so ein Alkoholiker. Doppelseite angefangen und habe da Notizen reingemacht. Hier, guck. Das waren so die Sachen, die ich mir heute aufgeschrieben habe. Ja. Mit Sachen, die ich machen wollte. Okay. So, das habe ich gemacht, das habe ich nicht gemacht. Das habe ich gemacht, das habe ich nicht gemacht. Das habe ich nicht gemacht, das habe ich nicht gemacht. Das habe ich auch nicht gemacht. Weißt du, was das Problem ist? Was? Der Rand für die Korrekturen fehlt. Wieso? Hä? Verstehe ich nicht. Wir haben immer Ärger bekommen in der Schule, wenn wir keinen Rand für die Korrekturen haben. Ich kann dir aber hier noch was geben. Das können wir gleich mal machen. Das ist ganz interessant. Gebe ich dir. Dann kommt die Marke König und Ebhardt. Was ist das denn für ein Luxusscheiß? Mit so 2 Bäumen vorne dran. Das ist ja sehr lustig. Keine Ahnung, Mann. Ich habe gesagt, hier, ich brauche sowas zum Schreiben. Und dann haben die mir das gegeben. Okay. Weiß ich nicht, wer hier einkauft. Aus dem Fundus. So, also... Das ist da drin. Ja, hast du auch einen Stift dazu? Das war da schon drin. Nee, einen Stift habe ich nicht, den habe ich im Büro. Ich benutze nur die Stifte, die ich hier zu Hause oder aber im Büro habe, weil ich mal eine Zeit lang immer die Stifte eingepackt habe. Ja. Meistens aber nur die Stifte im Büro eingepackt habe, mir nach Hause genommen. Und du hattest sehr viele Stifte zu Hause, aber keine im Büro. So war es, genau. So war es. Ja, aber dann direkt doch so in die Versorgungskammer und direkt neue Stifte holen. Einfach so ein 100er Pack Big Stifte. Ja, da muss man wieder gucken. Nee, ach, keine Ahnung. Ein 100, als wenn ich jetzt mir eine 100er packen. Das sind wieder... Da muss ich vorher, muss ich noch irgendwie so einen Korruptionsvorsorgebogen ausfüllen oder so. Also, das bleibt hier. Ja. Ja, das ist hier das Netzteil. Ja. Für mein Notebook, ja. Hier ist so ein Headset. Ja, von so ein Telemarker. Damit machst du deine BKA-Scam-Calls. Von der Firma Jabra. Das ist hier mein dienstliches Notebook, ja, das mir zur Verfügung gestellt wurde. Ne? Ach, wunderschön. Das ist ja der beste Aufkleber. Ja, das packe ich jetzt auch hier rein. Und zwar packe ich das alles, es gibt in dieser Fahrradtasche. In dieser Fahrradtasche ist doch Platz für, weiß nicht, ja, aber, 2 Kilo Kartoffeln. Aber du musst vielleicht auch mal Zwiebeln. Aufstehen. Also man sieht das hier, das können wir jetzt nur beschreiben. In der Fahrradtasche ist noch so eine Tasche eingenäht, ja. Ja. So. Und da kann man das so schön an die Seite reinstecken. Siehst du? Ach so, ja, ich sehe es. Damit das nicht so durch die Gegend fliegt. Ja. Ne? So. Und dann gibt es hier vorne noch, da ist auch so ein Reißverschluss noch, da könnte man noch was reintun. Benutze ich jetzt aber nicht extra. Ja. Brauche ich nicht. So, das habe ich da jetzt schon mal reingetan. Morgen früh gehe ich dann noch zum Kühlschrank. Da ist schon eine Flasche Wasser drin, das ich gefüllt habe, vorhin auch schon. Also mehrere Flaschen Wasser sind darin gekühlt. Leitungswasser, das werde ich mir dann noch frisch aufsprudeln, um mit Sprudelwasser mit zur Arbeit zu nehmen. Und dann werde ich noch meinen Kaffeebehälter, den du auch siehst, da siehst du den, da passen ja. passen so 400 Milliliter rein. Den fülle ich mir noch frisch mit frisch gebrühtem Bohnenkaffee. Fülle ich mir den auf und nehme das dann auch mit, damit ich auch auf der Arbeit leckeren Bohnenkaffee trinken kann. So. Was ist denn eine Kaffeesituation auf der Arbeit? Es gibt Kaffee, es gibt eine Kaffeemaschine und es gibt auch Leute, die machen da Kaffee und manchmal trinke ich den auch. Okay. Aber lieber den hier. Weil ich war schon mal bei Kunden, da ist tatsächlich, die neigen Leute dazu, gerade in so großen Firmen, in ihren Büros eigene Kaffeemaschinen zu haben, so Senseo oder Nescafé oder was. Oder du meinst Nespresso. In den eigenen Büros? Ja. Ja, das ist üblich, das haben Leute. Krass. Das haben Leute. Hatte ich früher auch. Okay. Also jetzt bin ich ja nicht mehr so oft da, aber früher hatte ich auch so eine, tatsächlich eine Senseo und zwar so eine Senseo Duo oder so hieß die. Okay. Die kannst du Pads reinmachen, aber ja. du konntest einfach auch etwas kleinere Filter reinmachen und dann hat die Filterkaffee gebrüht. Und ich fand, die hat ganz guten Filterkaffee gebrüht. Okay. Weil die, also dann auch, es klang absurd, weil dieses Senseo-typische Pumpen, aber dann immer so, so klang das dann minutenlang, bis der ganze Kaffee durchgepumpt war. Aber das war schon ganz gut. Also muss man echt sagen, die habe ich auch noch im Keller. Ja. Die hatte ich da auch. Und da muss man immer, im Schrank verstecken. Oder wenn der Arbeitsschutz das sieht, der war Arbeitsschutz gar nicht, Brandschutz, irgendjemand. Da muss man technisch geprüft werden, ja, jedes Jahr. Das ist ja sowieso. Ja. Aber du musst dann so eine Keramikfliese untersetzen. Ach so, der Brandschutz, ja. Genau. Wie so im Ofen. Ja, ich kenne einen deutschen Staatskonzern. Ja. Da ist der Filterkaffee umsonst per, weiß nicht, Betriebsvereinbarung. Mhm. Aber alle Kaffeespezialitäten kosten so 50, 70 Cent, 20 Cent. Aber zufälligerweise. 20 Cent? Ja, whatever. Also so kleine. Kann sich nur um die Deutsche Bahn handeln. Das, ja. da gibt es aber neben diesen Kaffeemaschinen gibt es lustigerweise Kühlschränke, die sich magisch mit Milch auffüllen, die auch umsonst ist. Was ist der Hack, den du jetzt anwenden würdest? Ich nehme ganz viel Milch für zu Hause mit. Ja, genau. Nein, du ziehst ja sich umsonst einen Filterkaffee und packst dann die Milch, die ja scheinbar ploppt, auf spawnt die ganze Zeit. So, das sind die Buchhaltungstricks. So werden wir ruiniert. Was? Verstehst du? Moment, hä? Nee, also, du könntest, wenn du ein Cappuccino ziehst, musst du 50 Cent reinwerfen. Ja, aber Dennis, Cappuccino ist nicht Filterkaffee mit viel Milch. Doch? Nein, das ist Espresso mit Milchschaum. Glaubst du, aus dem Automaten kommt ja ein guter Espresso aber raus? Aber Dennis, dann ist das, wir reden hier über völlig verschiedene Dinge. Das ist doch gar nicht vergleichbar. So, pass auf, wir machen jetzt weiter. Ich bin ja gerade erst mal am Anfang. Ich habe jetzt die Tasche gepackt. Ja. Und habe auch gesagt, was ich ja morgen noch reinpacken werde. Das wird auch später noch mein Schloss natürlich noch reinkommen. Wenn ich mein Fahrrad packst du auch so Butterbrot oder so rein? Nee, gar nicht. Meistens fliegst du morgens? Nee, in der Regel nicht. Okay, nur Kaffee? In der Regel nicht. Ja, genau, Kaffee und dann gehe ich, aber ich mache recht früh Mittag normalerweise. So, das ist ja logisch, wenn du wenigstens früh fliegst. Wenn du um 10.30 Uhr zum Mittag gehst. Ich esse in der Regel früh dann Mittag, so gegen 12. Manchmal ist ganz schlimm, wenn ich dann erst um 1 essen gehen kann. Oder richtig, richtig schlimm wird's, wenn dann irgendwas ist und ich kann erst um 2 essen gehen. Das ist ärgerlich. Dann läuft man doch auf den 10, oder? Ja, und dann habe ich manchmal mir dann auch so eine strategische Futterreserve in meinen Schrank gelegt, weil ich dachte, na, wenn mal sowas ist. Ja. Aber das Problem ist, man wartet nie auf den Moment, wenn mal sowas ist, sondern man snackt einfach zwischendurch. Das ist auch alles Quatsch. Aber ganz wichtig, Dennis, ja, Kleider machen Leute, muss ja auch was anziehen. Deshalb werde ich jetzt mein Hemd bügeln. Ich muss mein Hemd nicht mehr bügeln, so sieht's aus. Wie spät haben wir es? Es ist jetzt 22:05 Uhr und muss hier morgen, in 9 Stunden, ziehe ich mir so langsam mein Hemd an. Das muss natürlich gebügelt sein. Schön ist, jetzt ist Herbst, Dennis. Ja. Was liebe ich am Herbst? Ich muss das Hemd nicht so genau bügeln, weil meistens ziehe ich mir einen Pulli drüber an. Dann sieht es keine Sau, wie es aussieht. Dennis, das heißt, du bügelst jetzt nur die Ärmel. Nein, ich bügel, das ist schon richtig. Wie bügelst du deine Hemden, Dennis? Gar nicht. So, das ist schon mal gut. Aber ich bügel jetzt mein Hemd. Ich bin aber tatsächlich im Besitz eines Bügeleisens, aber keines Bügelbrettes. Also, du hast kein Bügel, wie bügelst du denn dann? Gar nicht. Ja, aber du hast ein Bügeleisen. Also das habe ich von meiner Mutter zum Einzug bekommen, damit sie sich ein neues kauft. Also in Wahrheit ist halt einfach ihr Altes entledigt, um einen Grund zu haben, sich ein neues zu kaufen. Extra für dich übrigens bügel ich jetzt auf dieser Seite, damit wir uns anschauen können. Ja. Das heißt, ich muss aber mit der rechten Hand bügeln. Das ist eigentlich unangenehm. Vielleicht kipp das um. Mach ich. Oh, Mahlzeit. Das ist kroatische Bier. Das ist sehr gut, eigentlich nicht so aber gerne. By the way. Ja, das ist. Übrigens, hier steht immer drauf, mit einem Punkt, ne? Obwohl das ein Baumwollhemd ist. Ja. Von Firma sage ich jetzt nicht. Gibt ja viele, Eterna. Olymp, Ben Sherman, so, kennt man ja. Kurze Frage, hat dein Hemd ein Affe mal getragen? Und die Tagesschau moderiert dabei? Nee, das hat er tatsächlich immerhin nicht. Ich muss auch tatsächlich immer extra lange Ärmel kaufen. Ach, bist du so an? Ja, und extra lang muss es vom Rumpf her sein. Sonst fallen die mir immer aus der Hose raus. Und der Ärmel soll ja auch immer, wenn man, also in der Regel trage ich keinen Sakko, aber wenn man einen Sakko drüber schmeißt, dann ich hab davon keine Ahnung. Dann muss aber das Hemd so ein bisschen aus dem Sakko-Ärmel rausschauen. Ja. Das ist bei diesen kurzen bei mir nie der Fall. Deshalb muss ich immer extra lang kaufen. Das ist von daher scheiße, weil ich natürlich Hemden immer nur im Angebot kaufe und dann kriegt man immer nur das, was übrig bleibt. Also weiß und blau kann man zu allem tragen, das ist scheißegal. Anderes Problem. Aber hier ist eins drauf. Hier steht eins, obwohl es Baumwolle ist, steht hier eins drauf. Es darf also nicht die Hitzestufe 2, ist mir scheißegal. Ich bin Punk, ja, ich bügel mein Hemd auf 2. Mit dem AEG-Bügeleisen. So, pass auf. Und jetzt hier, mit Dampf. So nämlich, richtig. Ich hätte gerne so ein Dauerdampfbügeleisen, weißt du, wo so richtig fett der Dampf rauskommt. Dann kann man nämlich das in die Ärmel reindampfen. Dann kann man die Ärmel von innen dampfen. Dann werden die ganz schön glatt. Habe ich aber nicht. Weißt du, welche Hemden ich besitze? Also Hemden trage ich jetzt nur in meiner Freizeit zu besonderen Anlässen. Das sind so hier gepunkteten und du weißt ja, diese Freizeithemden, die für besondere Anlässe. Aber als ich beruflich noch Hemden getragen, also ich muss immer dann beruflich ein Hemd tragen, wenn es irgendwie zu so einem fancyen Kunden ging in der Agentur. Ja. Weißt du, was ich da trug? So Hawaii-Hemden? Nee, dunkelblau, das Technikerhemd. Aber kurzärmlich? Nein, langärmlich. Was hältst du von kurzärmeligen Hemden, Dennis? Sag mal. Solange es im Business-Kontext nicht ist, ist es okay. Im Freizeitkontext finde ich es okay. Ja, aber im Business-Kontext ist es schwierig, ne? Es ist schwierig, ja. Ich denke auch wirklich, immer wenn ich das sehe, denke ich, also, nee. Genau. So. Genau das. Weißt du, was mich an Hemden stört? Wenn die so eine komische Tasche vorne haben. Ich will keine Tasche haben. Mein Hemd hat keine Tasche. Ja, aber meine Hemden hatten irgendwie eine Zeit lang Taschen. Da musst du keine Taschen kaufen. Ich weiß. Hemden ohne Taschen, das kann man aussuchen. Es gibt so viel in der Marktwirtschaft hier in der Freien, dass es hier angeboten wird. Und Christian Lindner will, dass es noch viel mehr wird. Ja. Nee, also aus beruflichen Gründen habe ich das letzte Mal ein Hemd vor 6 Jahren oder so getragen oder 5 Jahren. Und es ist halt dunkelblau. Das kriegt man halt also so Pitches, wo man den Kunden das erstmal kennt, wo man halt noch nicht so schludderig sein kann. Und sagen kann, hier, wir haben hier unseren Technik-Gnom aus dem Keller mitgebracht, der beantwortet die Fragen ihres Technik-Gnoms. Und dann sitzen wir beide da. Haben wir sogar ein Hemd angezogen. Ja, genau. Wissen Sie, was das für ein Kampf war? 2 Stunden haben wir ihn da reingezwängt. Und dann sitzt er da sitz ich in meinem dunkelblauen Hemd und sitzt der Technik-Gnom vom Kunden in seinem dunkelblauen Hemd und wir reden wie ganz normale Menschen. Aber der ganze Raum hat den Mund offen und versteht nicht, was los ist. So. Ich bügel dir übrigens immer das Hemd immer von innen. Wie hast du bügeln gelernt? Wurde das gezeigt? Nee. Muss man bügeln lernen? Ich würde sagen nein, aber auch ja. Also, easy to learn, hard to master, würde ich sagen. Okay, verstehe. Weil eigentlich musst du ja nur so drüber gehen, dass es keine Falten mehr hat. Ja. Das kann eigentlich jeder Idiot. Und von innen bügeln, weil manche Bügeleisen machen von außen, machen das so ein bisschen speckig und es sieht ja so ein bisschen dann so glänzend aus. Und wenn man das auch von innen bügelt, dann glänzt das halt nach innen, aber das sieht ja keiner. Aber warum bügeln wir eigentlich? Warum können wir einfach nicht Klamotten mit Knitter ertragen? Ja, also ich freue mich schon auf die ganzen Kommentare, die sagen, es gibt doch bügelfreie Hemden, bei mir funktioniert das super. Weißt du, was du brauchst? Gut, die wasche ich und dann hänge ich sie auf und dann sind die knitterfrei. Was? Bei uns kommentiert niemand. Nee, aber das ist das, was bei Ralf Stockmann zum Beispiel vor ein paar Monaten, als er hier um die Ohren gehauen hat, für bügelfreie Hemden. Also, ich hatte auch schon mal Bügel, so ist es nicht, ja. Aber ich fand das nie geil. Ich fand, das war gar nicht bügelfrei. Das stand da immer nur drauf. Aber der bezieht auch Hemden von einer anderen, Marke. Okay. Soll ich outen, welche Hemdenmarke Ralf Stockmann benutzt? Weiß ich nicht. Kann man damit shamen jemanden? Weiß ich nicht. Nee, sag ich noch. Kauft er seine Hemden bei Camp David? Mit diesen Mustern und GPS-Koordinaten, wo die Schatztruhe vergraben ist? Ich weiß nicht. Ich glaube, da musst du schon Ü60 sein, Dennis. Ja? Er ist noch bei, also er ist auf Facebook wieder sehr aktiv, habe ich gesehen. Ja. Facebook hat mich letztens gefragt, ob ich Werbung akzeptieren möchte oder 12 Euro den im Monat gebe. Da habe ich nein gesagt. Wo kommen wir denn da hin? So. Also, das ist wie Sky. Ja. Die haben auch mit der Werbung dann doch wieder angefangen. Was du jetzt brauchst, ist doch diese Station, wo quasi das Hemd so einem Stoff-Mannequin anziehen kannst und dann drückst du auf den Knopf und dann bläst das einmal komplett auf. Und ja, genau. Wie hieß das Ding denn auch noch? Ja. Das ist wirklich, das ist wahrscheinlich eine wahnsinnige Energieverschwendung, aber das ist... Sieht geil aus. Ja, sieht wirklich gut aus. So, ich bin jetzt schon hier am letzten Quadranten angekommen und dann mache ich eigentlich nur noch Kragen und Ärmel. Wollte gerade sagen, Kragen fehlte noch. Ja, ja. Das hat ja innen so ein in der Knopfleistenregion sogar ein Muster. Ja, und das schlägt sogar so ein bisschen um, so dass wenn du dann so eine Linie rausguckst. Genau, so dass wenn dann nämlich oben der oberste Hemdknopf auf ist, dann sieht man das so ein ganz bisschen. Ah. Ja, ja, ja, ja, ja. Moment, sitzt du mit dem obersten Hemdknopf offen in deinem Büro? Naja, der oberste Hemdknopf ist doch ganz oben am Hals. Ja, aber den, ist doch. Den hat man ja nur zu, wenn man eine Krawatte trägt. Ach so. Und das kommt jetzt wirklich nicht so häufig vor. Soll ich eine Fliege anziehen zu meinem Geburtstag? Ja, mach doch. Okay. Vielleicht kommt Karl Lauterbach dann auch. Hast du ihn eingeladen? Muss ich noch machen. Lad doch mal einfach, wollen wir mal random Politiker einladen? Zu meinem Geburtstag? Ja, warum denn nicht? Schreib die doch mal über Insta an. Wie sollen wir denn einladen? Schreib doch mal Timo Wölken an, der kommt bestimmt. Okay. Wenn er in Berlin ist und da kommt der garantiert. Okay. Aber ist er auch Freund der Sendung? Otto, Haushaltspolitiker der FDP. Nein. Keine Arsch. Schon Leute, die wir auch da haben wollen. Ich finde, also Timo kannst du wirklich anschreiben, weil der ist ja Freund der Sendung. Ne? Alter Nordniedersachse. Kevin Kühne hat mich nie auf Tinder zurückgematcht. Bin bis heute sauer drüber. Was heißt denn zurückgematcht? Na, ich habe ihn gematcht auf Tinder, aber das kann man kein Match zurück. Aber kann man nicht nur, aber ich dachte, Match ist es immer nur, wenn das beidseitig positiv ist. Ja, der hat mich auch nicht nach links oder nach rechts geswiped, whatever. Ach so, okay. Ja, siehst du? Das musst du da dich auch ein bisschen präziser ausdrücken. Ja. So. Sieht doch ganz gut aus. Achso, die Ärmel bügel ich, ist eine Ausnahme. Ärmel bügel ich von außen. Aber da gehe ich auch nur ganz kurz drüber. Okay. Und wie lange bleibt denn so ein Hemd denn kinderfrei? Das, du hast ja noch 2 Stunden, ist doch verknittert, wenn du das trägst, oder? Ja, aber man sieht schon an den ganzen kleinen Knitterei-Dingern, okay, das ist ob das mal gebügelt wurde oder okay. nicht. Ja. Weißt du, was ich ja mache mit meinen Hemden? Ich gebe die in die Wäscherei und ich komme gebügelt zurück. Ja, ich habe auch tatsächlich vor gar nicht allzu langer Zeit überlegt, ob ich mir nicht mal irgendwie so eine Wäscherei in der Nähe des Büros suchen soll. Das kannst du doch bestimmt als Betriebs-, hier als hier als berufsbedingte Kosten, Werbungskosten absetzen. Ey, doch klar. Was? Arbeitsklamotten? Klar, kannst du absetzen. Das ist doch keine Arbeitsklamotte. Hey, du kannst doch sicher so ein Hemd, wenn du es kaufst, absetzen. Du brauchst so ein. Dennis, es hat doch kein, es hat, es ist doch kein S3-Hemd mit irgendwie schnittfest und ich kann damit in der, mit der, mit der hier, weiß ich nicht. Das gucken wir doch mal jetzt hier so. Das also, kann ich nicht, kannst doch kein Büro, Achs und Hemd, Quatsch. Steuer absetzen. So. Und wenn das geht, dann nur, weil die Finanzbeamten das auch gerne so hätten. Das geht nicht immer. Ja, so. DATEV, Trialog, Arbeitskleidung von der Steuer absetzen. Das geht nicht immer. So, es gibt Einschränkungen, und zwar gucken wir mal hier. Also, wann lassen sich Arbeitskleidung... Das sind doch bestimmt, sagen die sowas so wie, nee, Hemden, das kann man auch privat tragen. Und deshalb ist es nicht, als würde ich jemals ein Hemd privat tragen, ey. Ihr habt sie ja nicht mehr alle. Genau. Genau, ist, also du kannst es nicht absetzen, falls die Chance bestehen könnte, dass du es privat tragen kannst. Ja, super, das kannst du ja bei allem sagen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Also, du kannst deine Metzgeruniform auch privat tragen, ja, kannst du nicht absetzen. Bin ich einmal in 5 Jahren auf eine Hochzeit eingeladen und schon sind die ganzen 20 Hemden, die ich mal im Schrank habe, sind alle schon wieder gesperrt dann oder was. Wie soll man das denn? Das geht, siehst du, das kann man gar nicht nachweisen, das geht überhaupt nicht, sag ich doch. Viele offene Fragen machen eine Beratung empfehlenswert. Ja. Schöne Grüße von DATEV. Man weiß mal, wo der Wind fehlt. Das ist ja. Also wirklich. Was macht DATEV überhaupt? Das ist eine eingetragene Genossenschaft der Steuerberater. Das ist das IT-Rechenzentrum DATEV. Ja, ich wollte gerade sagen, weil die bieten auch so. Also ich kenne das von so Gehaltsabrechnungen. Ja, genau. Da kann man so Software bei denen kaufen, leasen, was auch immer. Also ich kann auch sagen, was es steht. Und zwar heißt für nichts, ist einfach nur DATEV. Okay. Aber das Softwarehaus IT-Dienst für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte. Ah ja. Genau, und die sind irgendwann mal vor Ewigkeiten gegründet worden, 66. Hier steht's. DATEV, Datenverarbeitungsorganisation der Steuerbevollmächtigten für die Angehörigen des steuerberatenden Berufs in der Bundesrepublik Deutschland, eingetragene Genossenschaften mit beschränkter Haftpflicht. Das ist ein Zungen, direkt von der Zunge. Das ist wie ein Scam, ehrlich gesagt. Ja. Wenn ich so ein IT-Rechenzentrum, Softwarehaus, also ich mache jetzt einfach Software. So, also ich glaube, so lange habe ich in den Jahren nie gebraucht, mein Hemd zu bügeln, aber. Sieht gut aus. Ich habe es jetzt geschafft, bin jetzt fertig, bin mit dem Ergebnis einigermaßen zufrieden. Da. So, das ziehe ich dann morgen auch an. So. Da, das ist direkt. Was ziehst du unterm Hemd an, Dennis? Wollen wir auch mal thematisieren an dieser Stelle. Was zieht man? Klassisch ist ja das gerippte Unterhemd. Was heißt gerippt? Na, das ist so geriffelt. Hey, ich habe ein weißes T-Shirt. Feinripp nennt man das. Genau, weißes T-Shirt, aber mit V-Ausschnitt schon. Ja. Ja, damit man den Kragen nicht sieht. Genau. Ja. Es sei denn, man möchte, dass man den Kragen sieht, damit das leger wirkt. Wirklich? Gibt es, kann man machen. Nein. Wenn man das absieht, also das ist wie beim Haarausfall, das habe ich auch schon mehrfach gesagt. Entweder verstecken oder betonen. Verstehe. Ja. Und was trägst du dann runter? Ein T-Shirt. Ach so, dein, mit so einem Wrestlings-Motiv. WWF. Zwei Pandas. Das geht, aber nur bei dunkleren Hemden. Ach so. Dann, das hat aber auch einen Rundkragen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das geht, ja. Sehr schön. So, fertig. Das ziehe ich dann morgen an. Und ist auch, du musst auch sagen, das ist auch, hast du dir das angeguckt? Hier, komm mal her, guck dir das mal an. Sieht schon gut auch aus. Auch von der Struktur. Das ist mein Lieblingshemd derzeit. Ja, kann mich sehr gut vorstellen. Weil das passt einfach auch zu allem. So hellblau. Hellblaues Hemd passt einfach zu allem. So. Jetzt muss ich hier wieder. Ja, ich würde definitiv ein Versicherungsprodukt dir abkaufen. Ja, hab gar keins anzubieten. Das ist traurig. Welche Versicherung würdest du mir am liebsten abkaufen? Eine Haftpflichtversicherung gegen Vulkanschäden an meinem Wohnhaus, obwohl ich zur Miete wohne. Ja, 20 Euro im Jahr. Sehr gut, nehme ich. Freude. So, plus Versicherungssteuer natürlich. Die wiederum, ich bin ja Geschäftsmann, ja. Die wiederum nicht vor steuerabzugsberechtigt ist. Das kann sein. So. Bist du mit deinem Bier fertig? Können wir uns jetzt an dem Brot drum kümmern? Oh Gott, ich hab Angst. Kannst du dir noch so Rumschokolade noch reinziehen? Dann bin ich richtig alkoholisiert hier. Das hat geklappt. So, wir kriegen jetzt Karl Friedrich Kali Botrunk von 1820. Nicht, nicht über die Technik gießen. Oh Gott, die Farbe. Ist das was wie Cola von der Farbe? Ja. Also es ist bräunlich. Es ist nicht schwarz wie Cola, aber es ist von der Entfernung ein bräunliches. Ist so dunkel, ja. Es riecht malzig. Oh ja, aber sehr. Brotig. Oh, sehr malzig. So ein bisschen wie Knäckebrot. Es gibt so Malzbonbons. Kennst du die? Nee. Die schmecken, also die schmecken so, wie die riechen hier. Wie das riecht hier. Es kann auch, es könnte ekelhaft werden. Ich weiß nicht. Na dann, auf geht's. Prost. Prost. Mm. Es ist, man erinnert mich das. Sehr brotig, sehr, ja, das was ist brotig, ne, so. Es schmeckt so ein bisschen wie so Zuckerrübensirup. Ja. Weißt du, hier, Grafschafter Goldsaft. Grafschafter Goldsaft könnte auch ein Euphemismus sein für. Also. Oh. Pff, ja, ich würde sagen, acquired taste. Acquired taste. Also, sagen wir so. Es riecht ganz gut malzig. Es schmeckt, es ist halt, weil diese so eine komische Säure drin ist. Hat das wenigstens Alkohol? Mm-mm. Nee, nee. Natürlich nicht. Schade. Mm. Aber die Zutaten sind auf jeden Fall Glykösi-Fructösi-Sirup. Also das ist, ich mag es nicht gerne. Ich kann aber verstehen, dass es Leute gibt, die das mögen. Ja. Und ich würde nicht für mich persönlich nicht ausschließen wollen, dass hier so eine, ich glaube, brauner Bär hieß das Eis. Eine braune oder grüner Bär. Wie ist das Eis? Mal nachgucken. Brauner Bär. Brauner Bär ist der VS-Name für Björn Höcke. Ja, nee, Quatsch. Ist das nicht ein Twink? Björn Höcke ist doch kein Twink. Ich habe keine Ahnung. Ich sag irgendwelche befreundeten Begriffe. Aber der ist doch schlank. Das ist doch kein Bär. Der ist über 50. Und der hat wahrscheinlich Haare an den Beinen. Aber dann nennt man das immer Bär. Ich dachte, die müssen dick sein. Wie so Bären. Ja, dick und flauschig. Das ist wahrscheinlich eher Otter. Ich glaube, Bernd Hocker Otter. Ist Otter. Bobber. Kurva. Jakir Bidle. Da merkst du auch die Versalität der polnischen Sprache. Weil Bobber, ja klar, Biber. Ja. Aber Kurva, schon das erste Universalwort der polnischen Sprache, was nicht so richtig übersetzbar ist. Das heißt ja alles. In diesem Kontext ist es einfach, oh, ich bin überrascht. Ja. So. Und dann kommt Bidle. Bidle ist ein, das Wort kann man einerseits, ist halt Vieh, gleichzeitig auch Ausländerfeind. Bezogen auf. Auch du kannst es auf Menschen beziehen, dieses Wort. So. Da merkst du die Versilität der polnischen Sprache. Und die Feststellung am Ende, dass der Biber ersäuft. Das habe ich nicht verstanden. So bin ich. Ja, am Ende heißt es auch, ist ins Wasser abgehauen, er ist ersoffen. Es ist wunderbar. Neue Facetten. Wir werden neue Facetten hier eröffnet. Der kulturelle Austausch zwischen den Völkern. Wir machen jetzt einfach polnische Memes, übersetzt von Dennis Morhardt. Aber dann müssen wir uns wirklich vom Mixmarkt die polnischen Brühwürstchen. Du, ich hätte nichts gegen Sponsoring. Also, ja. also überhaupt kein Problem. Ich wollte aber irgendwas nachschauen, was ich jetzt, also brauner Bär oder grüner Bär, das war's. Genau. Wie hieß das denn? Das ist so ein Waldmeister-Eis. Grüner Waldmeister, grüner Bär, guck. Grüner Bär, Waldmeister Eis. Und von Butterblom. Noch nie gesehen, dieses Eis. Es gibt aber von lange diese brauner Bär. Ja, ich meine aber grüner Bär. Waldmeister Eis, das heißt jetzt Grünophant? Vogue. Okay, Vogue Scheiße. Ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Und das war ein Waldmeister Eis. Und Waldmeister, weiß ich. Solero Shots, erinnerst du dich an diese Kügelchen? Ja, klar. Magst du Waldmeister? Nee, das ist ja ein sehr deutsches Kraut. Ja, ich habe das noch nie irgendwo anders gesehen. Kann ich nichts mit anfangen. Ich finde es sehr lecker, ja. Aber kannte das als Kind vor allem als Milcheis. Und dann gab es auf einmal Waldmeister als Wassereis. Also ich habe irgendwie mal, wurde das mal so gekauft. Und es gab aber kein anderes Eis. Ich glaube, die Geschichte habe ich schon 20 Mal erzählt. Ja. Und beim ersten Mal fand ich es richtig hässlich. Und dann habe ich noch eins davon gegessen, noch eins. Und am Ende dieser Packung mochte ich das. So. Und ich kann mir vorstellen, dass das mit diesem Kali ganz genauso ist. Also im Moment würde ich sagen, nee. Nee, aber ich kann verstehen, dass Leute das mögen. Und ich, ja, ist schon so. So. Machen wir hier Feierabend an der Stelle? Nee, ich muss noch, wir müssen noch den Auskonflikt lösen. Oh Gott. Was ja, bitte. Ja. Ich schlage vor hiermit, offizieller Anycast-Vorschlag. Können wir auch gerne. Wir haben ja auch viele, muss man ja sagen, wir haben auch viele Zuhörende im Geschäftsbereich des Auswärtigen Amtes. Ja. Ja. Der AA. Das ist nach zwei Bier auch deutlich lustiger. Der AA-Podcast. Der führende AA-Podcast Deutschlands. Und deshalb schlage ich Folgendes vor. Achtung, die Drei-Staaten-Lösung. Was? Es gibt die Drei-Staaten-Lösung, ja? Palästina, Israel und dann was will ich ja, und halt ein Luxemburg. Kann man sich dann ausdenken, wie man das nennen will. Das ist, ich bin auch gar nicht, es muss auch nicht Palästina und Israel, man kann das auch anders nennen, ja? Ja? Das ist, auf Namen sind ja Schall und Rauch, die ändern sich immer mal wieder. So, was vor nicht allzu langer Zeit hieß das noch Österreich-Ungarn. Und jetzt? Gegenüber dem wir eine Verpflichtung haben. Ja. Im Grenzvertrag von 1890. Und wir das, die ist ja Österreich die Biersteuer erstatten müssen. Aber nur für die Enklaven, glaube ich. Ja, für Mildenberg oder Maldenberg. Ja. So. Drei-Staaten-Lösung. Pass auf. Drei-Staaten, ja. So. Und zwar in einem per Zufall, also muss ein Notar muss es machen, gibt's eine Lotterie ab und zu. Und dann müssen die Völker umziehen. Ja, aber da werden so Wände hochgezogen zwischen den Ländern. Und Jerusalem ist dann so, dass da alle hin dürfen. Ja? Das ist ja wichtig. Gerade reist nach Jerusalem. Pass auf. Und nein, da werden so Wände hochgezogen ja. In den drei Staaten. Und keines der anderen Völker weiß, der eine Volk weiß nicht, wo das andere ist. Und auch nicht, das andere Volk weiß auch nicht, wo das eine Volk ist. Und es kann ja immer dann in zwei verschiedenen Ländern sein. Ja. Man weiß ja nicht, wo das ist. Also ist ja auch, weiß man ja auch nicht, wo man in den Raketen schießen soll. Und da machen die das nicht mehr. Das ist die Drei-Staaten-Lösung. Ein Land bleibt halt immer frei und ab und zu ziehen die um. Und das wird dann notariell ausgelost ab und zu, wer wohin ziehen muss. Das hört sich utterly complicated an. Ja. Aber wahrscheinlich die Lösung. Es ist für die Region doch genau die Lösung. Und weißt du, guck mal, da hätte man auch was noch mit den Siedlern anbieten. Die könnten so oft neu siedeln. Ja, sehr schön. Wahnsinn. Also könnten, wenn die wollen, dreimal im Jahrzehnt neu siedeln. Ach, wie schön. Drei-Staaten-Lösung. Da ist doch noch keiner drauf gekommen. Nee, das ist mir Wahnsinn. Neulich, ist mir einfach so gekommen, die Drei-Staaten-Lösung. Hab ich einfach so gedacht, ha, und das war dann da. Haben wir sonst noch Themen? Nee, haben wir nicht. Wirklich nicht? Nee, glaube nicht. Warte mal, jetzt wird so viel hier angesammelt. Na, es ist legal, in die Ostsee zu pinkeln. Ja, ein gutes Urteil. Das verlinken wir einfach mal. Hast du das? Ja, habe ich verlinkt, ja. Mhm. Ist auch keine Umweltstraftat übrigens. Richtig. Weil das sehr stark verdünnt. Ich weiß nicht, wenn du vorher irgendwie 6 Liter Botrunk getrunken hast, brauchst du sehr viel Wasser zum Trinken. Ich trinke nochmal einen Schluck. Ich weiß nicht. Aber weißt du, wenn es besser wird? Nicht so richtig, leider. Oh, hier, ich hab ja hier Legal Tribune Online gelesen. Die lese ich auch grundsätzlich nur in die Kommentarspalte. Gibt es ein Jobangebot an der Seite. Möchtest du Geld verdienen als Telefonanwalt? Wahrscheinlich so eine 0800-Nummer? 0800? Nee. 100% remote immerhin dafür. Und dann darunter direkt könntest du Referendarin, Referendar, Strafrecht bei Redeka Sellner das werden, Rechtsanwaltskanzlei der Bundesregierung. Richtig, nee, da gibt's richtig viel. Das ist, glaube ich, die Hausrechtsanwalt der Grünen vor allem. Redeka ist doch, glaube ich, ein Grüner, meine ich. Das weiß ich, aber die arbeiten sehr viel wie Bundesregierung. Ein Bekannter von mir hat da mal gearbeitet, okay. Eine Zeit lang. Du könntest sonst in Sachsen-Anhalt Richterin auf Probe werden. Ja, Sachsen-Anhalt, weiß nicht, für mich sind das auch die Sachsen Deutschlands. Ja. Oder Proberichter in Mecklenburg-Vorpommern. Oder in Sachsen als 4 Stellen als Notarassessorin. Assessorin. Wir finden noch raus bis zur nächsten Sendung, was das für ein Beruf ist. Ich habe noch zu berichten. Ich habe jetzt leider keine. Diese Sendung endet nie. Ja, ich muss so viel, du bist die ganze Zeit weg gewesen, Mensch, was soll ich da machen? Ich habe so viele Sachen aufgeschrieben. Ich habe ja mal vor einiger Zeit, das war zur Ausgabe, weiß ich gar nicht mehr, aber die hieß auf jeden Fall Verarsche Toilette am Rinnloch. Oh ja, das berühmte WC an der A7 nach Hamburg. A24, richtig. A24. Genau. Und da gibt's ja, ne, die vier Kategorien festgelegt. Ja. Alt und stinkig, ja. Neu mit Pissoir und selbstreinigend, alte Raststätte und Sanifair, und das ist diese neue Verarschtoilette, ist eigentlich alt, es ist quasi wie die erste, alt und stinkig, aber neu angemalt und neues Dach drauf gesetzt, aber drin ist noch genau das gleiche eklige Ding. Richtig. So. Davon gibt es immer mehr. Es gibt in Hamburg, wenn man... Volker Wissing gönnt so richtig. Wenn man nämlich von der hier von, also quasi über Hamburg fährt und dann auf die A1 fährt, um dort von dort aus in Richtung Bremen zu fahren. Mhm. Dann gibt es da direkt nach dieser Abfahrt, dem Zubringer quasi auf die A1, gibt es rechts runter einen Parkplatz. Boah, das stößt, es ist beim Aufstoßen auch nicht lecker. Boah, ich kann es jetzt auch nicht mehr riechen, leider. Und da ist noch so eine Uralt-Toilette. Ja. Und jetzt werde ich in nächster Zeit dann nicht mehr vorbeikommen. Das wird jetzt ein paar Wochen dauern. Aber dann werde ich da rausfahren und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das der nächste Rastplatz sein wird, wo so eine verarschte Toilette gebaut wird. Wo irgendwie sie einmal durchkärchen und draußen frische Farbe ranpacken. Ja, soll ich mal versuchen, das rauszufinden? Ich kann dir mal bei Google einen Standort das mal raus. Das machen wir jetzt mal schnell noch und verlinken das mal. Ja, vielleicht kennt ihr ja diese. Und nennt uns ruhig mehr dieser Verarschetoiletten, denn ich bin davon wirklich einigermaßen entzürnt. Anders kann man es gar nicht sagen. Ach nee, man ist dann. Moment, hier ist die A24 und dann kommt man hier auf die 1. Doch, das ist noch vor. Das muss hier sein. Oder? Ist das. Nee. Da ist ja schon eine A1. Nee, davon komme ich ja gar nicht her. So, hier geht's doch rum. Und dann fährt man hier um die Kurve. Und ja. Dann ist da lang. Mhm. Und dann fährt man hier so eine Abfahrt raus. Rum oder dann nicht, außen. Nee. Ja, das ist schon längst A1. Das ist dann hier, ne? Und bei Vollmond ist die A2. Nee. Ach, da ist das, glaube ich. Oder? Soll ich den das ist ja nicht auf der Abfahrt zu A1. Das ist schon lange raussuchen. Das ist schon lange A1, Dennis. Was haben wir denn ohne diese Ach, das ist hier, wo dann die Leute sonst auf die ich weiß, hier ist es bestimmt. Wo die nämlich ansonsten alle auf die A7 abfahren können, aber man fährt hier so der A1 immer lang, Maschener Kreuz dahin, Horster Dreieck, richtig, und dann fährt man hier runter und dann ist hier doch auf der rechten Seite, da ist doch irgendwo ein Park. Nee. Dass sie das nicht am, also sie hätte das am Rinnloch genannt haben, nicht am Pissloch. Das wäre viel passender gewesen. Denn, weiß ich, also es kann jetzt sein, dass es eine große Enttäuschung für dich ist, aber ich finde das nicht auf der Karte. Sehr gut. Es tut mir leid. Müssen wir nachreichen zur nächsten Sendung? Ja, das werde ich bestimmt tun. Ansonsten möchte ich noch auf etwas hinweisen. Ihr habt ja bestimmt gehört, die Drombusch-Akten. Ja. Erste Staffel, ne? Klassiker. Und ZDF hat die Mediathekdauer schon mal verlängert, habe ich gesehen. Ja, genau, weil die haben uns auch geschrieben und haben gesagt, Leute, macht ihr weiter, dann würden wir nochmal bei Familie Stromberger verlängern. Haben gesagt, klar, machen wir weiter mit den Drombusch-Akten. Da wird es also tatsächlich neue Folgen geben. Die zweite Staffel ist fast fertig produziert. Die dritte Staffel wird sogar derzeit aufgenommen. Wow. Also wir befinden uns quasi in den Aufnahmen zur dritten Staffel, weil wir auch tatsächlich einige E-Mails uns erreicht haben und auch Kommentare, die gefragt haben, was hat jetzt schon? Habt ihr nur die erste Staffel gemacht? Und nein, machen wir nicht. Wir machen die dritte Staffel noch. Es kann sein, dass sich nach der dritten Staffel einige Änderungen ergeben werden, da sind wir noch nicht so ganz. Aber bis dahin, wie gewohnt, drei Staffeln wird es geben und wir fangen auch, ich glaube jetzt am Sonntag, am 26. müsste, ich guck mal kurz. Soll ich mal Kai fragen? Mach mal. Kai, wir können noch ein bisschen, du kannst doch irgendwas erzählen und wir warten noch, was Kai geantwortet hat. Soll ich mal nachfragen, wie es in dem anderen Podcast-Projekt geht, wo der Schnitt wartet? Ja, weißt du was? Das hängt aber auch damit zusammen, dass ich hier von. Dass ich hier die Produktion feiert bald Geburtstag. Ja. Das ist ja zeitlos. So. Nee, also ich kann sonst, wenn ihr jetzt die Lücke nutze ich mal mit, die letzte Folge der Bahnhelden empfehlen. Vier Züge. Ja. Wir reden über vier Züge. Worüber? Welche vier Züge denn? Einmal den Airo, einen Billig-Fernverkehrszug, Schnellzug in Spanien. Ja. Die SBB-Panoramawagen in Deutschland verkehren. Den Collodion Sleeper, einen Nachtzug in UK. Und die Centovali-Bahn der Schweiz-Italien. Eine Schmalspurbahn. Wunderschön. Ist das die mit Espresso an Bord? Mit Siebträgermaschine in der ersten Klasse? Nee, das war auf der Weltkulturerbestrecke da, Bernania Pass per irgendwo, da quasi wurde es mal mit der Regionalbahn aus der Schweiz nach Italien und dann kam plötzlich die gute Kaffeemaschine raus. Ah, ich verstehe. Ach, die haben die in der Schweiz dann drin behalten, oder was? Ja, ja. Die kamen erst in Italien. Nee, ich glaube, der Zug fährt ja von der Schweiz in Italien und quasi in der Abfahrt kam schon mit der Kaffeemaschine rum und dann hat man gemerkt, okay, jetzt geht Italien hier los. So. Also ich habe jetzt keine Antwort erhalten auf die Schnelle, das tut mir leid, einerseits, andererseits müsst ihr einfach gucken, die Drombusch-Akten könnt ihr finden auf drombus.ch. Ist an der Stelle verlinkt. Verlinken wir und dann könnt ihr euch die Serie angucken, das ist ganz toll. Und ja, haben wir sonst noch was zu erzählen? Naja, ich bin also in Italien Business Class gefahren, im Ferroccia 1000. Im Taxi. Im was? Ferroccia 1000? Ja, es ist der Schnellverkehrszug, der rote Pfeil. Ferroccia. Und da wurde auch so eine Siebträgermaschine durch die Gegend gefahren. Da ist der Kaffee kostenlos. Ich fahre im Sommer vielleicht wieder nach Bayern. Oh, apropos Kaffee. Mir fällt gerade ein. Wir müssen das nochmal kurz ansprechen. Ja. Ihr habt letztens diesen Automatenkaffee getrunken. Klicks? Nee, der in der DB-Lounge ist, in der Plebs-Lounge. Ja. Und die haben da Hafersahne, also so diese Milchsahne, nur als Haferversion auch. Und das habe ich mir gegönnt und das war geil. Ja. So fängt mein Kaffeekonsum an, und zwar von der DB-Lounge. Der Automatenkaffee. Hafer-Kaffee. Wo die Reste von der Rinderbrühe mit drin sind. Dennis, ich habe erst neulich, ich hab ein Hobby, das habe ich glaube ich schon mehrfach erzählt, ich lese gerne Facebook-Kommentare unter Werbeanzeigen für Wärmepumpen. Das ist wirklich ein Quell absolut größter Freude. Es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß zu sehen, wie die ganzen Manfreds und die ganzen Harald und Klaus und so erklären, wie sich das nie im Leben rentiert. Und da ist ja auch dieses Gas drin, was so gefährlich ist. Ja. Und außerdem die Strompreise wie in Schweden hätten wir hier auch mal gerne. Aber die Ampelregierung oder diese Regierung oder so haben ja die AKW abgeschaltet. Also ist wirklich ein unfassbarer Quell an Freude. Habe ich sehr viel Spaß mit. Das lese ich sehr gerne. Und jetzt habe ich einfach den Faden verloren. Warum habe ich das gesagt? Weiß ich nicht. Wo waren wir denn? Hafersahne. Hafer. Ah ja, genau. Ha, sehr gut. Dankeschön für den Hinweis. Und da lese ich auch des Öfteren eine Redewendung. Die, glaube ich, aus dem amerikanischen Vorwahlkampf stammt. Ja. Und die lautet, go woke, go broke. Das ist, glaube ich, von DeSantis, ne? Ja. Oder wie Donald Trump ihn nennt, run the sanctimonious. Oh Gott. Ah. So, wann erscheint diese Folge? Am Sonntag? Am Sonntag, ja. Aber dann würde quasi die Drombusch-Folge wieder heute erscheinen. Ja. Und das hier Pistazien-Ding ist ziemlich lecker. Ja, muss das Rum mal probieren. Ich traue mich nicht an das Rum-Ding dran. Warum denn nicht? Weiß ich nicht, ist Rum. So. Also, merkt euch das mit der Drei-Staaten-Lösung und den Spenden auf unser Konto. Ja. In diesem Sinne. Und dann hören wir uns. Denn jetzt bist du erstmal wieder ein paar Monate weg, ne? Ich fahre Sonntag. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Wohin denn jetzt? Nach Braga. Ach so. Mit dem Zug. 3 Tage brauche ich. Okay. Wie nach Portugal. Ich fahre von erst nach Paris, dann wieder Paris, Barcelona? Ich vermeide, also ich will mir keine fucking Bettwanzen holen. Hey, du kannst doch da einfach nur umsteigen. Nee, ich fahre Frankfurt, also Berlin-Frankfurt, Lyon. Ja. Penne in Lyon. Ich hoffe, dass da nicht mit dem Bettbug so schlimm ist. Barcelona-Madrid. Und dann Tag 3 ist Madrid, Entra, Cantra, Matro, whatever, Porto, Braga. 3 Tage. Mit Übernachtung und allem inklusive 300 Euro. Erste Klasse. Hast du 300 Euro inklusive hin und zurück? Einrichtung. Ach so, oh Gott. Zurückfliege ich. Ich habe leider keine Zeit. Ich würde so gerne auch mit dem Zug wieder zurückfahren, aber ich schaff's rechtzeitig leider nicht. Die 3 Tage habe ich nicht von dem Donnerstag, weil ich schon Samstag wieder Termine habe. Und am 16. Dezember fahren wir zusammen nach Bochum Und dann trinken wir einen Fiegepilz. Boah. Warum denn nicht? Also wir werden keine Zeit haben, um in die Stadt zu gehen, um eine Currywurst zu essen. Das stimmt. Oder? Morgen. Wir sind früh genug da. Klar, kannst du morgens eine Currywurst reinziehen. Können wir zu Dönninghaus gehen, dann schicken wir Ralf Stockmann. Der war schon lange nicht mehr so oft Thema hier. Richtig. Schicken wir dann ein Foto. In diesem Sinne, Anycast auf Twitter, Anycast, Freiz auf dem Balkon runter, unterstützen. Und das war Folge 100. Ganz wichtig, sonst kommt das Finanzamt mit der Liebhaberei. Ja. Ist meine größte Befürchtung, jedes Jahr wieder. Und vor allem, das kannst du hier nicht als Liebhaberei bezeichnen, was wir hier tun. Das ist harte Arbeit. Ich bin komplett im Eimer. Ist es 11:30? Ich sag, ich fühle mich, als wäre es 3:30. Ja. Bis dann. Tschüss.